Willkommen bei den Добро Weltraumaffen. пожаловать and welcome. Na verdammt, hallo, ja. Willkommen bei den Weltraumaffen. Sorry, Chris, ich hab dir das geklaut. Ach, nice. In diesem Livestream geht es um den Grundkurs humanoider Metaphysik, Heiko Maas, sein Buch und Sag's mir ins Gesicht. Eine Aktion von, soweit ich mich recht erinnere, vom Ersten, oder? Ja. Tagesschau. Ja, Tagesschau, genau. Bei der es da um Quatsch geht. Aber das soll unterhaltsam werden, wie zum Beispiel diese Buchrezension, die Heiko Maas zu dem Buch von Heiko Maas. Er hat nicht die Rezension selbst geschrieben. Aber schauen wir uns die mal an. So. Genau, so viel kann man annehmen, dass er die nicht selbst geschrieben hat, ja. Ja, schon Rezension von Heiko Maas zu Heiko Maas, Buch über Heiko Maas. Ach ja. Die 5-Sterne-Bewertungen sind da auch nur mit 5 Sternen bewertet von den Schreibern, die die Bewertung gemacht haben, um ganz nach oben gepusht zu werden. Das ist einfach so herrlich. Können wir mal so ein paar von denen lesen? Aufstehen statt wegducken ist ja auch schon ja, ne? Eine Strategie im Umgang mit, ich glaube, Rechtspopulismus oder so. Eine ganze ja, Strategie und wollte ja, Ebel wollte ja dieses hier vorlesen. Ich musste mal eben, wie mache ich denn hier groß so? So ist es schon wesentlich besser. Heiko Maas ist Liebe. Heiko Maas ist Leben. Ich durfte das neue Buch bei einer Veranstaltung im brutalistischen Gebäude des Ministeriums für Wahrheit und Gedanken in den Händen halten. Kaum hatte ich auf einer der etwas zu harten Stühle Platz genommen, wurde es dunkel im spärlich besetzten Raum. Die Türen flogen auf und im Lichte des Scheinwerfers trat herein, die Fäuste wie ein Boxer zum Himmel gereckt. Heiko Maas! Jubeljosus schrien sich die Lungen aus dem Leib und klatschten, bis das Blut auf den Teppichboden tropfte. Aus den Lautsprechern dröhnte Kanye West, I am God. Dann auf die Anweisung des Ministers gleich noch einmal. Schließlich, nachdem er etwa 10 Minuten mit der eingehenden Beobachtung seines Publikums verbracht hatte, setzte sich Heiko Maas hinter den mit Mikrofon bepflanzten Resopaltisch, griff sich ein paar seiner Bücher und schob sie sich unter den Hintern, damit er wenigstens die Ellenbogen auf den Tisch aufstützen konnte. Stille. Auf Plakaten hatte das Photoshop-Team des Ministeriums Heikos Buch in die Hände treuer Maoisten gesetzt. Auf einem hielt Charlton Heston als Moses statt der 10 Gebote gleich 2 Ausgaben des noch eingeschweißten Werks in Händen. Eine Frau, 3 Reihen hinter mir, hustete und wurde sofort von dem Sicherheitsdienst wegen Störung des Friedens aus dem Raum getragen. Heiko Maas klopfte gegen das Mikrofon, lächelte und hauchte ein, die AfD, hinein. Und ich holte mein Handy aus der Hosentasche, um einen Rekord bei Temple Run 2 zu brechen. Es ging über Baumstämme und über Wasserfälle, durch den tiefsten Dschungel und hinein, in den dunkelsten Katakomben verlassene Ruinen. Plötzlich klatschte es Beifall, ich klatschte mit. Heiko Maas war glücklich. Dieses Buch reiht sich ganz wunderbar in die Erfolgsserie mit ein, hechelte ein Parteifreund, der neben Heiko Maas auf die Knie gegangen war und sich von ihm das bunte Haar tätscheln ließ. Zwischenzeitlich hatte sich auch Sigmar Gabriel eingefunden, der nebenbei auch sein neues Buch der Weltgemeinschaft präsentierte. Freundschaftlich debattierten Heiko Maas und er darüber, wo sie nun essen gehen würden, um diesen weiteren Erfolg zu feiern, sagte Maas. Würde ich echt gerne ein Happy Meal bei McDonald's essen. Das wäre schön. Aber Gabriel schüttelte mit dem Kopf, zeigte auf sein Buch und sagte, sorry. Aus Richtung des Kanzleramts hörte man das polternde Gelächter Peter Altmaiers, der gerade herzhaft in eine Handvoll besänfter Frankfurter biss. Soll ich noch weitermachen? Ich gehe gleich durch. Die Veranstaltung war vorbei. Heiko Maas holte mit seinem kurzen Bein Schwung und sprang vom Stuhl. Bevor er durch die für ihn geöffnete Tür schritt, drehte er sich noch einmal um und sah mit seinen schimmernden kleinen Augen in die mein, warf mir sein gewinnendes Colgate-Lächeln zu und eine signierte Ausgabe seines Opus Magnum gleich hinterher. Schwer wog es in meinen Händen. Bei gerade mal 256 Seiten müssen der Buchdeckel und das Papier eben mehr als der Inhalt ins Gewicht fallen. Wenn ich nicht schlafen kann, ist mir Heikos Buch ein weiches Kissen. Danke für alles. In Liebe. Irgendwer. Ja. Schön. Danke sehr dafür. Ich glaube, ich kauf's mir. Ja, die Rezension klang gut. Ja, Heiko Maas hat eine Urheberrechtsreform angestoßen, über die sich auch die freie Presse chauffiert. Also du kannst dann wissenschaftliche Arbeiten, kannst du nicht mehr so viel Geld verlangen und du wirst pauschalisiert bezahlt. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Papier drüber schreibst, wie du Krebs heilst, dann kriegst du dafür genauso viel, wie wenn du in Gender Studies irgendwas über, keine Ahnung, Sexismus in Fahrrädern schreibst. Und Maas möchte halt sozusagen alle Arbeiten, alle wissenschaftlichen Arbeiten gleich behandeln lassen und dann eine Pauschale an die Verlage, also eine Pauschale raushauen. Und das macht halt einfach den Wettbewerb irgendwo kaputt. Du wirst durch jetzt, dass vorgeschrieben wird, dass die Artikel einfach auch so rausgegeben werden können, wirst du, die kleineren Verlage werden kaputt gehen. Also die Idee wäre, dass man diesen großen Verlagshäusern, die zu viel für die wissenschaftlichen Artikel verlangen, dass man denen das Handwerk sozusagen legt. Und aber mit der Reform ist es, wird es darauf hinauslaufen, dass die geringen Gewinnmargen für die mittelständischen Wissenschaftsverlage nicht mehr ausreichend werden. Die werden pleite gehen und du wirst dann eine Monopolisierung von Macht oder Oligarchisierung vom Markt wird durch das Gesetz vorangetrieben. Und generell ist halt einfach auch pauschalisiertes Bezahlen lassen für Arbeit halt fragwürdig, gerade im wissenschaftlichen Betrieb. Kannst du jetzt nicht erwarten, dass wenn jemand, ich weiß nicht, eine bessere Batterie entwickelt und das physikalische Prinzip dahinter beschreibt und jemand, der jetzt, keine Ahnung, Jesus als Transgender, was darüber schreibt, du kannst es nicht gleich bewerten, aber mit dem Gesetz wäre das der Fall. Und sozusagen entfallen viele Rechte von Autoren an ihren eigenen Werken durch dieses neue Urheberrechtsgesetz und das ist halt fragwürdig. Also, ja, vor allem, wenn man hier das liest, dass halt erlaubt es einem jeden, einzelne Zeitungsartikel der Allgemeinheit zu Bildungszwecken kostenlos zur Verfügung zu stellen. Anders als für wissenschaftliche Publikationen, die der Staat teilweise selber finanziert, dürfen diese Zeitungstexte vollständig benutzt werden. Das heißt also, ja, für Journalismus gibt es eigentlich kein Urheberrecht mehr. Ja. Und das ist halt eher ungut. Also, weil ich wette mit dir, dass wenn das Gesetz so durchkommt, dass dann bald Leute Wächterjournalismus fordern werden und öffentlich-rechtlich immer mehr aufgebläht wird und man dann irgendwann einen öffentlichen Fonds haben möchte, mit dem man dann als Zeitungsverlage unterstützt. Also das ist halt die freie Presse in Stücke hacken, dadurch, dass du ihre Rechte an einem Produkt kleiner machst und dann und die kommen dann in finanzielle Schwierigkeiten und dann kannst du als Staat wieder hinkommen und sagen, hier, wir machen unseren Topf auf, aber dafür wollen wir halt auch bestimmte Sachen von euch haben. Und generell ist es halt einfach nicht gut, was er da macht. Also beim Maas ist es eigentlich so, ich fühle mich schon fast, als ob der irgendwie, als ob ich nicht mehr von ihm loslassen kann, aber der Maas macht halt immer wieder Sachen, die einfach scheiße sind. Also Maas, den werden wir öfters noch sehen, weil er macht nicht nur mit dem NetzDG Scheiße, also, sondern auch mit anderen Gesetzen. Wenn wir gerade über Sachen reden, für die wir viel Geld ausgeben, wie zum Beispiel die Wissenschaft, dann haben wir hier auch das Internetinstitut, das wir jetzt gründen werden. Schon, also keine 28 Jahre nach der Einführung des Internets hat Deutschland dann auch endlich ein Forschungsinstitut dafür. Da wird er wahrscheinlich auch nach Memes gucken oder so. Genau. Das Wort heißt Mem. Ja, Mem, nicht Meme. Emma heißt das Wort. Mem. Nach Emma. Emmas. Ist interdisziplinärer Ansatz. Der Standort Berlin war sicher kein Nachteil. Ja, toll. Also ist ja auch super, wenn man alles so zentralisiert und dass dann die gleichen Lobbyäffchen überall rumspringen und mit ihren Rasseln und Tambourins und ja, so. Genau, die können dann ja auch irgendwelche Veranstaltungen machen mit den üblichen Leuten. Ne? Also, ja, die haben ja, haben es ja dann alle nicht weit zu den Diskussionsabenden und Republika-Panels und so. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat ja auch schon Werbung für Anne Witzerek gemacht, von daher. Ziel der Einrichtung sei, die Digitalisierung besser zu verstehen, um sie zum Wohle der Gesellschaft nutzbar zu machen. Das bedeutet für mich, so viel wie sie wollen so wenig Zensur wie möglich betreiben. Sie wollen, wenn Künstler irgendwas erschaffen, dass es so gezeigt wird, wie es nun mal dargestellt werden soll. Und ansonsten die Leute schön in Ruhe lassen und einschreiten, wenn es wirklich kriminell wird. Oder? Na, ich glaube, dass du da falsche Hoffnungen auch darauf wettest. Ich glaube, dass die Maymays untersuchen wollen und dann sagen wollen, Maymay X ist rassistisch. Bisher war es ja auch so, dass, dass das Internet den Leuten überhaupt nicht genutzt hat. Ne? Es war ja nur eine Plage so. Aber es wird ja halt einem aufgezwungen, deswegen. Und außerdem ist das halt auch zum Wohle der Gesellschaft. Wer entscheidet denn, was das Wohl der Gesellschaft ist? Vollbeschäftigung, Ökostrom, was weiß ich? Der große Bruder entscheidet. Genau. Oder die große Schwester. Die Digitalisierung besser zu verstehen und sie zum Wohle des Sozialismus nutzbar zu machen. Der Barack. Er hat wohl auf dem Kirchentag gesagt, die Stärke unseres Glaubens drückt sich darin aus, dass wir mit Leuten umgehen können, die andere Meinungen haben. Ja. Sind die Demokraten in Amerika aber ziemliche Zweifler, habe ich das Gefühl. Alles so Doubting Thomases. Ich weiß noch nicht. Also. Deutschlandfunkkultur. Ich sag mal so, historisch gesehen war das nicht gerade die Stärke des Glaubens, dass man Leute mit anderen Meinungen zugelassen hat oder mit anderem Glauben. Na, Moment. Das steht nicht zugelassen. Da steht, man weiß, wie man mit Leuten umgehen kann. Ach ja, umgehen. Ja, genau. Das heißt nicht, dass es positiv ist. Man weiß nur, wie man dagegen vorgeht. So Sachen wie Bash the Fash, weißt du? Stimmt. Man schlägt einfach mit einem schweren Fahrradschloss nieder. Ja, dann, ich meine, das ist ja Umgang. Du hast völlig recht. Also es wäre jetzt mal interessant, woraus das übersetzt wurde, weil es ist natürlich, wir hängen uns jetzt daran auf, dass sie das so übersetzt haben, mit umgehen. Aber... To handle people? Ja, how to deal with those of other opinions. We need some muscle over here. Muscle! Ja, das ist natürlich auch möglich, ja. Ja, also auf jeden Fall, Obama hat ja mit Merkel auf dem Podium gesessen und mit diesem Bedford Strom, dem Vorsitzenden von der EKD, Bundeskirchenoberhaupt-Heini. Und ich halte es nicht für notwendig, dass wir da im Detail uns das angucken, weil es war halt Palaver, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, man muss sich jetzt mal ein bisschen ausholen, ich habe diesen Bedford Strom irgendwann mal getroffen, der war mal in Hannover, weil Hannover ist ja eine ziemlich protestantische Stadt. Und da war ich bei einer Veranstaltung, wo der auch war, und die wurde auch aufgezeichnet. Und da haben die, um die Mikrofone zu prüfen, vorher sich irgendwie unterhalten, und der Moderator hat ihn halt gefragt. Er meinte so, ja, sie haben ja mal in irgendeinem Medium irgendwie geschrieben, dass sie sich gerne mal mit Barack Obama unterhalten würden. Was würden sie denn mit ihm gerne reden? Dann hat er halt gemeint so, ja, ich würde ihn gerne fragen, warum er Guantanamo offen gelassen hat. Und als ich mir diese Podiumsdiskussion angeguckt habe vom Kirchentag, wo der halt daneben saß und ihm was fragen konnte, das ging ja halt die ganze Zeit so, ja, Herr Präsident, wenn man jetzt so irgendwie im Amt war, dann guckt man doch zurück und fragt sich so, ja, was habe ich unerledigt gelassen, so, was ist offen geblieben, was hätte ich vielleicht anders machen müssen, und diese ganzen Fragen gegenüber, er hat immer wieder so nachgebohrt. Und da habe ich halt gemerkt, so, er wollte ihn halt dazu kriegen, dass er irgendwie sagt, so, Guantanamo musst du, ja. Ja, ich meine, Obama hatte ja schon einen Plan mit Guantanamo. Ja. Also er wollte es abbauen. Und also das Letzte, was ich von ihm wusste, von seiner Administration, war der Plan, dass es abgebaut wird und dass es auf amerikanischem Boden wieder aufgebaut wird. Und ja, also ich wusste also halt, aber er hatte ja versprochen, dass es schließen wird in den ersten 100 Tagen. Oder also so. Die Leute, also es gab halt diese Bestrebung, dass die Leute in Amerika vor Gericht gestellt werden, dass halt nicht mehr verschleppt wird. Und das haben ja dann quasi die Gouverneure und die, die haben sich ja alle gewehrt, so nach dem Motto, nee, aber bitte nicht bei mir. Und dann hat der Kongress ihm halt das Budget dafür vorenthalten, für die Maßnahme. Und deswegen muss es halt offen bleiben. Weil der Kongress hat ja die Budgetierungskraft in Amerika. Also in USA. Ja. Das habe ich mir auch damals angeguckt, diese Debatte dazu, die war auch richtig hanebüchend. Also da im House of Representatives war das, glaube ich. War nicht Obama auch der Präsident, der US-Präsident, der am meisten Leute deportiert hat? Auf jeden Fall einer von denen, ja. Also ich weiß nicht, ob er wirklich am meisten deportiert hat, aber er hat auf jeden Fall auch Millionen von Leuten deportiert, ja. Waren 2 oder 3 Millionen, glaube ich. Ich habe es aber nicht mehr 100%. Nee, ich auch nicht, ja. Aber es waren auf jeden Fall mehr als 1 Million. Und ja. Ja, das ist in Deutschland nicht so bekannt. Was sich keiner groß mit beschäftigt. Ja, ich schlage mal vor, wir gucken uns mal kurz dieses kleine Video hier an. Von der AfD zum Thema Kirchentag. Okay, ich höre auch gerade auch nichts. Das hört man nicht. Einmal mit Profis, weißt du? Also jetzt, jetzt habe ich mich da so drauf gefreut. Weißt du? Sekunde. Darüber tief traurig und äußerst empört, weil es unangemessen ist. Und gerade die Kirche ist doch eine Institution, die Dialog statt Dialogverweigerung fordern muss. Und sie verweigert aber diesen Dialog. Und ich kann Ihnen sagen, aus der Sicht meiner Kirche, ich war noch nie so dicht daran für mich persönlich, ob ich der Kirche in dieser Form und mit diesem Umgang mit uns weiter angehören möchte. Ja, ich werde ja eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion morgen früh um 11 Uhr mit der Vorsitzenden der Christen in der AfD führen, Annette Schuldner. Ich lehne es ja ab, mit Spitzenpolitikern der AfD öffentlich aufzutreten, weil ich sehr genau das Strategiepapier dieser Partei gelesen habe, aus dem hervorgeht, dass an einem konstruktiven, sachlichen Dialog gar kein Interesse besteht. Es geht um Provokation und darum, den sachlichen Gegner herauszufordern. Für so etwas stehe ich nicht zur Verfügung. Was für eine Musik. Ich habe richtig Angst. Habt ihr gut gemacht, ARD. Ohne den Ton hätte ich nicht gewusst, wie ich das gefühlsmäßig einordnen soll, was gerade gesagt worden ist. Vor allem diese unterschwelligen Botschaften mit Merkel. Ja, das war zum Beispiel ein Bild, was es da gab. Das ist hier der Arbeitskreis der Christinnen und Christen in der SPD. Und da hat jemand unten auf diese Säule geschrieben, Trennung von Staat und Kirche. Fand ich ganz nett. Ja. Und außerdem, was mir aufgefallen ist, hier ist so ein, also so in der Mitte auf der, weil hier sieht man Mauszeiger nicht, also die Zuschauer sehen den nicht, so in der Mitte auf der rechten Seite, da ist so ein Frauensymbol. Also die SPD-Frauen waren wohl auch dabei bei den, mit den SPD-Christen. Also da drüber ist ein Kreuz und drunter ist das Frauensymbol. Naja, scheinbar nicht. Also. Ja, genau, über die Gender-Leute in der Kirche, die sind ja auch bei mir in Hannover, über die haben wir auch schon mal berichtet für unsere neueren Zuschauer. Da gibt es noch so ein Video aus der Falle rollen, das könnt ihr euch dazu angucken, mit einem Doktorand ist auch dabei. Und ja, also auf jeden Fall, ja, diese ganzen Politik-Heinis treiben sich da natürlich auch rum auf der Veranstaltung. Ach ja, und was ich noch sagen wollte zu den Frauen, Martin Luther hat ja unter anderem, hat er so einiges an Sachen gesagt, und eine von den Sachen, die er auch mal gesagt hat, ist, dass sich Frauen ruhig tot tragen können an den Kindern, dafür sind sie da. Ja, aber die Ermittlungen gegen Luther sind eingestellt. Also, ja, das ist jetzt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mit Augenzwinkern hier vom humanistischen Pressedienst. Also der humanistische Pressedienst ist halt so ein Mitteilungs-, Magazin eigentlich von diversen Organisationen, also einmal dem HPD, dem Humanistischen Verband Deutschlands, dann dem IBKA, dem Internationalen Bund der Konfessionslosen Atheisten und die Giordano Bruno Stiftung, hat da glaube ich auch noch mit zu tun. Und die finanzieren den halt mit und deswegen tauchen auch deren Leute, dürfen sich da äußern und deren Sachen kommen da halt auch rein. Und das war halt so eine Aktion. Also es gibt zu den Kirchentagen eigentlich immer in den letzten Jahren diese Organisation Das Elfte Gebot. Das ist ja auch, die hat das ja auch gemacht. Und Das Elfte Gebot, die stellen halt diese Moses-Statue, die man hier im Vordergrund sieht, auf. Das ist so aus Pappmaché, ich glaube von diesem Künstler Jacques Tilly ist das, glaube ich, auch aus Köln. Der macht eigentlich diese Sachen immer. Und auf dieser Tafel daneben steht halt eben Das Elfte Gebot, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Weil es ja eigentlich immer so ist, dass die Kirchentage noch von der öffentlichen Hand mit bezuschusst werden, also quasi von allen Steuerzahlern irgendwie bezahlt werden. Und man dann immer meint so, ja, aber da kommen ja dann so viele Touristen und das wird sich ja alles massig rechnen und da werden wir dann jede Menge Geld mit verdienen und deswegen ist das ja überhaupt nicht schlimm, dass man das dann irgendwie bezuschusst. Ja, wo ich mir immer nur denke, soll die Kirche halt einen Kredit aufnehmen, wenn sich das alles so wunderbar rechnet. Das ist doch dann auch gut. Ja. Und die hatten halt dieses Jahr auch, das sieht man jetzt hier leider nicht, weil der hier so ein bisschen wegguckt, aber dahinter ist halt so eine Statue von Luther, der halt seinen Mantel offen hat. Da quasi auch nackt gezeigt wird und in den beiden Hälften von seinem Mantel stehen dann quasi so ein paar Sachen, die Luther halt eben vertreten hat, die halt nicht so ganz gut waren, wie halt zum Beispiel die ganze Hetze gegen die Juden und so. Und das hat natürlich der Kirche nicht gefallen und dementsprechend gab es dann eine Anzeige. Und zwar haben die hier ermittelt wegen Volksverhetzung. Wegen, ja, Polizei und Staatsschutz sahen den Anfangsverdacht der Volksverhetzung erfüllt. Ja. Und der Witz ist natürlich, dass die Sachen von Luther, würde ich schon sagen, dass die ziemlich volksverhetzerisch waren. Dass die eigentlich eher ein Fall für einen Staatsschutz wären, aber heutzutage gilt er ja irgendwie als großer Demokrat. Zumal das ja nicht christenfeindlich war. Das war ja nicht christenfeindlich. Das war ja nur darauf hingewiesen, was Luther halt so für Thesen vertreten hat. Neben den Thesen, die bekannt sind. Ja. Ich denke schon, ja. Ja, oder so. Es könnte auch sein. Also, das wird uns der Staatsschutz wahrscheinlich nicht verraten. Oder eine Kombination aus beiden, oder wer wir. Also ich höre euch noch. Okay, ihr seid aber verbunden. Ach so. Ah, ich sehe schon. Ihr seid auf dem falschen Kanal gelandet. Sekunde mal. So, jetzt müsste es wieder gehen. Okay, super. Hallo, könnt ihr mich hören? Vielen Dank, dass der Chat sich so stark daran beteiligt hat, uns darauf aufmerksam zu machen, dass man nur Chris hört. Ja, jetzt sollte alles behoben sein, ja? Soweit. Das war der Mars, ich sag's euch. Das lag nur am Mars. Der und die Karane, was? Die haben uns den Sprung. Ach so, der andere Mars. Ach so. Ja, der Mars-Affe. Hey. Ja. Okay, wollt ihr noch mal was wiederholen zu dem Thema hier? Ja, wir wissen ja noch immer nicht, ob die uns irgendwie hören, oder? Doch, das werden sie wahrscheinlich tun. Also ihr wart eben auf dem falschen Kanal. Also ich gehe davon aus, dass man euch jetzt... Ah ja, okay. Jetzt passt's. Okay. Super, was hatten wir für ein Thema? Luther. Ach so, ja, das von Steuergeldern hier Kirchentag mitfinanziert wird. Warum muss ich dafür mal Steuern an Staat zahlen? Dass irgendwelche Kirchenheinis dann auch noch die paar Protestierenden, die ankommen, dann auch noch volksverhetzerisch anzeigen. Also ich das geht nicht. Ich mag das nicht. Aber wenn wir hier eins drüber oder zwei drüber stand, dass es eine einzelne Besucherin war, die Anzeige gemacht hat, weil sie sich wegen der Luther-Zitate und der Figur gestört gefühlt hat. Polizei und Staatsschutz vor Ort untersagten der Aktionsgruppe darauf in Berlin weit das Aufstellen der Luther-Figur, da sie den Anfangsverdacht der Volksverhetzung als erfüllt sahen. Die haben also wirklich die Zitate da drauf gelesen und haben gesagt, Moment mal, so über die Juden reden kann man nicht. Das, ist das aber auch traurig, oder? Eigentlich, ja. dass das dann nur so seinen Weg findet und dass das nicht mal einen Gedankenprozess anstößt. So. Wer ist dieser Luther eigentlich? Wo kommt der her? Wo kommt der wirklich her? Ja, und was war sein Gender? Hat er sich als Mann identifiziert oder als Frau? Kampfhelikopter kann man in dem Fall ausschließen, weil die noch nicht erfunden waren. Ja. Wer weiß. Vielleicht war er ja ein Zeitreisender. Vielleicht war er ein Metakopter. Das bestimmt. Ein Metakopter. Ah ja, was haben wir denn hier? Facebook. Ja, hier haben wir die FDP. Und die hat zum Tag des Grundgesetzes, also zum Jubiläum des Grundgesetzes, hier diesen Facebook-Post rausgehauen. Also wundert euch nicht über die komischen Buchstaben, das lief wie immer am Archiv. Sind die Umlaute halt und also sie schreiben hier aktuelles Beispiel Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es ist nicht weniger als ein Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit, soweit richtig. Der schnell durch den Bundestag gepeitscht werden soll, sind wir auch voll dafür. Also wir sind für das, was die FDP hier sagt und gegen das Gesetz. Und ja, was sie dann dazu geschrieben haben hier, Hate Speech bekämpfen, ja, aber im Rahmen unseres Rechtsstaats und nicht mit Zensur. Also beim besten Willen, das funktioniert nicht, liebe Frau Bär. Ja, aber weißt du, das mit der Hate Speech ist auch immer so eine Sache. Zum Beispiel islamophobe Kommentare, wisst ihr, wann die sich häufen? An welchen Tagen? Wenn Anschläge verübt werden. Ja, wenn ein Anschlag verübt wird, dann hast du eine Anhäufung von negativen Kommentaren gegenüber der Religion. Wow, wer hätte das gedacht? An Tagen, wo, keine Ahnung, Amis zum Beispiel mal aus Versehen ein Krankenhaus bombardieren, gibt es wahrscheinlich auch anti-amerikanische Kommentare zu dem News. So, wo sie doch da in Afghanistan ja ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen bombardiert haben. Da gab es dann auch Kommentare gegen Amis, wenn sich ein Muslim in die Luft sprengt. Ja, das ist gammelig, dass es so viele Muslime gibt oder dass dann einer, dass sich da in die Luft sprengt. Aber ja, da könnt ihr ja hinnehmen. Weil, Wir können auch einfach aufhören, Muslime zu sein. Ich meine, ja, also es gibt viele Wege, damit umzugehen. Ja, schreib dich nicht ab, wer der Atheist. Genau. Finde ich gut. Wirklich, wenn es dir zu hitzig wird in deiner kleinen religiösen Gruppe da, weil Leute dann über sozusagen in deinem Namen über eure Gruppe urteilen, ja, dann verlass doch einfach die Gruppe. Ja. Ja. Oder sag's mir ins Gesicht. Tagesschau Aktion zu Hate Speech. Wir wollen im Dialog mit Leuten treten, die negative Kommentare raushauen. Und deswegen tun wir die gleich mal, also einen Brunnen vergiften und sagen, das sind die furchtbarsten. Und dann wollen wir mal gucken, wer sich denn meldet. Und dann werden sich bestimmt Leute melden, die geschrieben haben, ah, du arrogante Hurentussi. Die werden sich dann bestimmt melden und dann nochmal arrogante Hurentussi sagen. Vor allem, ja genau, ich habe mir da auch schon zu gedacht, ne? Wenn die Leute das schon schreiben, dann machen sie es doch eben an die Person mit der Vermutung, dass die Person persönlich es dann lesen wird. Ja, also das machen die Leute schon ins Gesicht, die machen das nur nicht von Gesicht zu Gesicht. Ja, aber die können jetzt natürlich nochmal, das ist halt ein großes Virtual Signaling, so nach dem Motto so, ja, wir stehen da jetzt drüber, so, wir trauen uns und... Weil wir halt die werden wahrscheinlich sind. Niemanden reinlassen. Oder es wird sehr stark manipuliert werden davon, wer dann damit rein darf. Ich finde auch diese Unschärfe im ersten Absatz schon wieder scheußlich. Hure, Tussi, Blondinchen, Nazi, Scheiße, arrogante Fresse. Und Tussi und Blondinchen passen für mich da schon mal auf keinen Fall rein. Ja. Also das hat nichts mit Hate Speech zu tun. Das ist Volksverhetzung. Umgangssprache. Ja. Das ist Rassismus, ja. Umgangssprache. Da kann die Tussi echt, ob sie ein Blondinchen ist oder nicht, einfach mal einstecken und ignorieren. Keine Ahnung. Die Küche gehen, Sandwich machen. Ja, also. Ja, und Anja, die Reschke ist halt auch so eine besonders Begabte. Die meint hat doch mal in einem Kommentar gemeint, dass man schon längst von den negativen Kommentaren im Internet schon auf brennende Flüchtlingsheime schließen kann, ohne dass ich jemals einen Beweis dazu gesehen habe, dass eine Korrelation zwischen negativen Kommentaren im Internet und tatsächlich Flüchtlingsheime anzünden ist, kriegt sie Primetime und tut da ihre Meinung raushauen und sagt, ja, die ganz negativen Kommentare, das sind alles furchtbare Menschen, die auch aktionell hingehen und Feuer legen. Und ich denke mir so, Frau, behauptest was, ich habe noch nie Beweise dafür gesehen und ich bin wirklich bei dem Thema, recherchiere ich seit Jahren hinterher und ich finde keinerlei Studien, die mir das belegen können, aber es wird immer wieder gesagt von Journalisten, die anscheinend alle Quellen haben, aber man sieht sie nie und ich keine Ahnung, dann wollen sie es mit den Leuten, die einen schlechten Tag haben, Und harte Kommentare raushauen, mit denen wollen sie sich dann treffen. Aber mit den Leuten, die seit Jahren die Medien kritisieren, die eine ordentliche Medienkritik raushauen, die gibt's nicht. Also, warum die Medien so scheiße sind, worauf man eingehen könnte, das kann man nicht sehen. Man sieht nur die negativen Kommentare. Und es gibt nichts, was normale Kritik ist an den öffentlichen Rechtlichen. Das kann man alles wegmachen. Das gibt's nicht. Es gibt nur Hasskommentare und es gibt nur Lobkommentare. Kritik gibt es nicht. Ja, und also wir sehen ja da rechts oben auch die Frau Krause mal wieder. Die ist uns ja auch schon einschlägig bekannt, dass diese eine Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sterben, und das ist ja die Chefin da von der Social-Media-Redaktion von ARD und eine selbsternannte Feministin, und immer mit dem brüchigen Stimmchen noch, alle sind böse und man kann es nicht stehen lassen, wenn irgendwer dies und das sagt, weil das kriegt sofort 100.000 Likes. Ich habe noch nie in meinem Leben 100.000 Likes gekriegt. Für irgendwas. Und da bist du schon so lange Journalistin, oder wie? Meine Eltern haben mich nie umarmt, noch nicht ein einziges Mal, für nix. Alter, sag's mir ins Gesicht. Ich denke, Mann, was soll das? Verstehen die wirklich nicht, wie Kommunikation funktioniert? Oder denken sie, dass sie, wie sie es verstehen, also wie Kommunikation funktionieren würde, ja, da irgendwie das oberste Gebot ist jetzt für andere Leute? Ich verstehe das wirklich nicht. Das ist für mich wirklich nicht nachzuvollziehen. So. Ihr seid doch im öffentlichen Dienst und das heißt nicht, dass ihr all den ganzen Scheiß, den ihr abbekommt, wirklich verdient abbekommt, aber so, steht doch einfach mal drüber. Seid doch mal die Erwachsenen, für die ihr euch ausgebt. Also jetzt verknüpfen sie hier die Sprüche von oben mit rechten und rechtsextremen Gruppen, rassistische und antisemitische Hasspropaganda in Foren. Ja, vor allem verbreiteten rechte und rechtsextreme Gruppen, bla bla bla, in den 80er Jahren. An wie viele Leute haben die denn verbreitet? 10? 20? 30.000, wahrscheinlich, die zu der Zeit irgendwie ja, und vor allen Dingen, ich weiß ja auch noch genau, wie danach halt eben ganz Deutschland in den Faschismus abgedriftet ist. Naja, ja, aber total. Ja. Wegen den ganzen rechten Terroranschlägen in den 80er Jahren in Deutschland, könnt ihr euch daran nicht erinnern? Ja, doch, kann ich mich dran erinnern, da war was. Ja. Ich wette, die Hälfte der Leute, die damals in den 80ern sowas gepostet haben, waren dann damals auch schon V-Männer, wie heute. Man muss doch eigentlich einfach nur, die Gegenwart kontrollieren und dann die Vergangenheit loswerden und die Zukunft zu gestalten, wie man es möchte. Und dann hat man es doch. Ich meine, das ist doch so, das ist so nervig. Man, ich will doch einfach nur meine Memes, ich will doch einfach nur meine Animes und ich will doch einfach nur, dass ich in dem Land, in das ich reingewandert bin, ja, auch alles so schön bleibt, wie es hier war, okay? Die Probleme, die es hier gab, gibt es jetzt immer noch. Die werden aber nicht gelöst. Man macht sich nur neue. Das ist so schwachsinnig. Gibt es echt nichts Besseres im Land als gemeine Worte im Internet? Oh mein Gott. Und auch hier wieder alles in eine Soße gerührt wird. Ja. Nachrichten aus der USA, aus Israel oder aus der Türkei. Komisch, dass die Leute einen Hass kriegen, wenn sie sehen, wie die Türkei sich in eine beschissene religiöse Diktatur verwandelt. Komisch. Und dann wird das gleich unten verquickt mit sexualisierte Gewaltrechte von Frauen oder Homosexuellen sind Themen, bei denen wir sehr viel wütende oder sogar menschenverachtende Kommentare lesen. Das gehört nicht zusammen. Nee, es gehört nicht zusammen und vor allen Dingen auch, wir sind zur Zielscheibe geworden, ja. Wir reden über diese Sachen und Leute haben vielleicht eventuell eine andere Ansicht zu einzelnen Punkten. Und deswegen sind wir jetzt zur Zielscheibe geworden. Aber das bringt es nun mal mit, wenn man einen Journalismus mit Haltung macht. Haltung bedeutet auch, wenn die Leute mit Tomaten werfen, weiter lächeln und aufrecht stehen und sagen, nee, aber ich habe recht. Haltung bedeutet nicht, wenn die Leute anfangen zu pfeifen und zu buhnen, nach Mami zu rufen, damit sie denen den Mund verbietet. Punkt. Also, das ist Haltung. An alles andere ist Kinderkram. Ja, also ich finde ja, dass prinzipiell Haltung im Journalismus eine Schändung des Berufsethos ist. Ich will keine Haltung. Ich will Nein, das kannst du ja durchaus machen. Da steht dann aber Editorial, Kommentar, Meinung oder sowas drüber. Und es ist für jeden zu erkennen. Und bei der Reschke muss man eigentlich, wenn die zum Beispiel über Flüchtlingsthemen spricht, ständig Kommentar, Meinung oder Editorial einblenden, weil sie immer nur eine Richtung vertritt. Ja, außerdem hat sie ja auch schon mal so dieses eine Ding da vom Familienministerium moderiert und sowas, ne? Wo sie da hatten wir auch drüber berichtet, das war dieses Ding mit der Broschüre, wo auch das dicke Bild von Luther drauf war und so ein Kram. Und ich sage... Und dann unten drunter, Guardian. Hass häufiger gegen Frauen. Ach, der Guardian. Der Guardian, ja. Der Guardian ist doch eine ehemalige Zeitung. Ja, genau, eine ehemalige Zeitung. Und der Guardian ist ja der mit der beklopptesten von den allen, da mit Jessica Valenti, die irgendwie innerhalb von einem halben Jahr erst einen Artikel schreibt über die Leute catcallen mich und das ist böse. Und dann irgendwie die Leute catcallen mich nicht mehr so viel wie früher. Warum zwingt mich das Patriarchat, dass ich das schlecht finde oder so? So ein verrücktes Zeug, ne? Und dass die dann getrollt wird oder dass die Leute auch gute Gründe haben, um daran was auszusetzen zu haben, was diese Frau so von sich gibt, an männerhassenden, verwirrten Scheiß. Das wird hier natürlich ausgespart, weil das ist ja natürlich eine von den Guten. Die beiden Männer waren nicht weiß. Was? Die beiden Männer waren nicht weiß? Auch der Hass, der in der... Ach ja, Dunja Hayali, genau, das ist auch so eine, die sich Preise von der Kirche sogar geben lässt. Eine Frau mit Migrationsgeschichte in der Familie und homosexuell, Wahnsinn. Das macht sie ja dann, also intersektionell hat die Tagesschau es schon drauf. Ja, die stellt schon raus, wer die richtigen Opfer sind und so. Das wusste ich so gar nicht. Die Hayali mit ihrem Jahresgehalt von hast du nicht gesehen. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung, dass sie homosexuell ist, also... Das wusste ich bisher auch nicht. Ja. Aber so jemand, wenn da auch nur ein Wimpernschlag eines echten Verdachts ist, hat so eine Frau sofort Personenschutz. Ja. Genau wie die Frau Reschke. Ja. Aber fragen wir uns mal, wie das wäre, wenn das halt einer normalen Person, wenn eine normale Person mal in so eine Lage kommt. Die hätte größere Probleme als die Hayali und die Reschke. Die brauchen nicht so einen auf... Ja, Haltung kostet halt. Ist halt so. Und das ist jetzt hier diese Studien zeigen Geschichte, die hat der Doktorand ja heute schon bei Twitter kommentiert. Weil er hatte ja so eine Studie gefunden, wo halt eben genau das Gegenteil eigentlich gezeigt wurde, dass halt eben die unter Klarnamen eigentlich eher solche Kommentare kommen, damit man sich halt dafür quasi die wenn andere Leute das gut finden, sozusagen die Bestätigung dadurch holen kann und nicht, wenn das irgendwie anonym ist. Also hier oben auch war ja halt eben auch irgendwie, hatten die ja hier auch dieses Beispiel, wo, ne, wo das offen geäußert wird und wie viele Kinder und Enkelkinder und so weiter und irgendwas mit Klarnamen stand ja hier auch. Tatis unter Klarnamen, genau, also dass sie sich hier ja auch quasi schon innerhalb von diesem Artikel auch widersprechen. Und bitte, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Studien zu dem Thema kennt, die auch halbwegs einen wissenschaftlichen Anspruch haben, bitte schreibt uns das in die Kommentare. Das würde uns sehr interessieren, ob es da denn weitere Studien gibt, wie das sich das wirklich verhält, weil das Einzige, was ich auch kenne, ist, dass Klarnamen und Anonymität, dass es wenig daran ändert, ob jetzt jemand einen Hasskommentar schreibt oder nicht. Also das ist das, was ich bisher auch kenne. Und ein Zusammenhang zwischen negativer Kommentar schreiben und tatsächlich dann auch was Negatives tun, darüber habe ich bisher auch noch nichts gelesen. Mich würde es wirklich interessieren, wenn da irgendjemand eine Studie hat. Bitte schickt uns das. Und die Dame hier auf der rechten Seite, die kennen wir übrigens auch schon. Das ist die gemeint hat, dass wir nicht genug Symbolpolitik betreiben in Deutschland. Oh Gott, ja. Ja, da hatten wir auch ein Video zu gemacht. Deswegen, also, ich habe das auch schon gemacht. Ich habe ihr dann quasi unser Video nochmal geschickt. Mit der Anmerkung dazu, dass das kein Hass ist, aber dass ich ihr das gerne ins Gesicht sage, so, dass ich da kein Problem mit habe. Ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr Frau Reschke und der Dame da auch nochmal ein paar Videos, weil Frau Reschke hatten wir ja auch schon, könnt ihr ja auch gerne schicken. Sagen wir ja auch ins Gesicht und ja, dann an Dame so lange, bis sie sich äußert. Ich nichts gegen, weil im Prinzip, also ja, wir haben da kein Problem mit, ne? Wir äußern uns ja hier, also über diese Personen und ich habe da auch konkrete Sachen vorzutragen, weil es war damals das Ding mit Dunja Ayali, die hat ja auch schon so ein Ding gemacht, wo sie sich für halt feiern lassen, wo sie da so einem Kritiker angeblich gegenüber gesessen ist und der hat ja dann irgendwie so Sachen gesagt wie, sie werden auf jeden Fall ferngesteuert und sie fragt so, ja, von wem wäre ich denn ferngesteuert und er sagt, ja, das weiß ich nicht, aber sie werden auf jeden Fall ferngesteuert. Und das ist, da haben sie dann wieder halt so einen da irgendwie gefunden, ne? Also, solche Anschuldigungen hätte ich nicht an die Frau. Ich bin nicht der Meinung, dass die irgendwie ferngesteuert werden. Ich glaube, die können sich schon ganz gut selber fernsteuern. Also halt eben irgendwie in ihre entsprechende ideologische Ecke einschließen und Schlüssel wegwerfen und sagen, die anderen sind alle böse. Ja. Anders kannst du doch auch einfach die Qualität der Publikation nicht erklären. Natürlich gibt es da einen Litmus-Test. Also, sorry. Also, viele Leute werden auch einfach von der Brieftasche in ihrer Gesäßtasche gelenkt, denke ich. Ja. Weil, wie lange habe ich denn einen Job, wenn ich da in so einem Laden nicht mit dem Strom schwimme? Ja. Da gibt es so ein paar Fälle wie den Herrn Küppersbusch damals, als der das Zack-Magazin gemacht hat und zu vielen Leuten auf die Füße getreten ist. Dann war er irgendwann weg und jetzt ist er im dritten Programm irgendwo versteckt. Ja, bei der Tat. Also, ich denke mal, als ich die noch gelesen habe, war er da auf jeden Fall. Ja, ne, das sind die haben wir jetzt irgendwie mit über Skype, läuft das ja wohl irgendwie. Folgen Sie den Anweisungen des Redakteurs. Genau, der sagt dann, hassen Sie, warum hassen Sie die dann? Fragen die dann bestimmt gleich, wenn du sagst, ich hasse die nicht, wenn du was sagen, dann wirst du gar nicht weitergelassen. Ja, wenn du dann anfängst, irgendwie in kohärenten Sätzen ein Problem darzulegen, wird gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Wir dachten eher so an, genau, kann der Prolet so an, wie war das Blondchen oder so. Wir dachten eher an wirklich geballten Hass. Sie sind uns zu sachlich. Ja. Bitte legen Sie auf. Alle Griechen sind faul. Ist das noch Meinung oder schon Hate Speech? Oh mein Gott. Here we go again. Ja, vor allem, was wir Quelle. Quelle. Amadeo Antonio Stiftung, genau. Und das ist hier, glaube ich, mal wieder unser kurz erklärt oder so. Nee. Aber ist das schon no eine Hate Meinung Speech, oder schon Hate Speech? Ja, das entscheidet jetzt, ob das eine Meinung ist. Aber dafür einen echt geilen Hashtag haben, ne? Dafür einen richtig geilen Hashtag haben. SMIG. Ja. SMIG. Smick, ja, das ist auch schon gut. Weißt du gerade, wie Smerz? Sag's mir ins Gesicht. Also, wem soll ich denn da ins Gesicht sagen, dass alle Griechen faul sind? Allen Griechen ins Gesicht. Kannst du das? Ich glaube nicht. Also, es ist Hate Speech. Du kannst nicht jedem Griechen ins Gesicht kommen und sagen, dass der faul ist, ja. Aber du bist auf jeden Fall eine Zeit lang beschäftigt. Aber ja. Wäre eigentlich eine coole Tour, die man mal machen könnte. Ist auch schon eine super Musik hier. Ich höre nichts. Achso, okay. Aber du lass es lieber so. Ich meine, das ist hier nichts, nicht so schlimm. Ja. Russland. Dämonisierung. Die Griechen haben alle so Hörner und Boxfüße und einen langen Schweif. Tja. Ich meine, es gibt bestimmt größere Übel als Muslime, aber Muslime sind nah dran, also ja, schon. Welche denn? Das ist keine Dämonisierung, okay? Wenn es eine Feststellung ist, wenn sie belegbar ist, dann kann man das gerne als Dämonisierung so umdrehen und so darstellen, aber also, ist trotzdem eine richtige. Wenn ich du, mir musst das, du musst das geschickter formulieren, Obex. Du musst sagen, das Buch der Koran ist schon eine recht schlechte Gebrauchsanweisung, wie man friedlich mit anderen Menschen zusammenlebt. So kommst du durch die Reschke-Falle. Das Buch und die Leute und die Befürworter des Buches, ja, haben noch einiges zu lernen. haben sich stets bemüht, zivilisiert zu sein. Stets bemüht. Wir stehen voll hinter ihnen, wenn es um das Herabwerfen von Schwulen von Gebäuden geht. Islam ist Frieden, wisst ihr das nicht? Ach, wie herrlich. Dämonisierung. Das was? Ist so dumm. Was? Mach mal was? Zurück. Das hat doch nichts mit Unterstellung zu tun. Das ist eine gewisse, das ist eine Forderung. Aber wenn ich als Tourist, da könnte auch stehen, Touristen sind willkommen, wenn sie sich an das Gesetz halten. Das ist überall so. Geht's noch? Einfach Menschen, okay? Menschen sind willkommen, solange sie sich dran halten, was die Gesetze sind im Land. Es ist Rassismus, wenn ich mich an Gesetze halten muss, wenn ich in ein anderes Land gehe. Gesetze sind ja buchstäblich unterdrückend, okay? Sie unterdrücken dich. Die haben keinen anderen Zweck. Sie geben dir keine Freiheiten. Sie geben dir nicht die Möglichkeit, deine Person weiterzuentwickeln. Das ist alles Schwachsinn, ja? Das ist alles Unterdrückung. Ich darf die Würde von jemandem nicht antasten. Das ist pervers. Ja. Ich will auch niemandes Würde antasten, das ist eklig. Auch wenn es eine schöne Würde wäre. Meine Würde, also beide anfassen. Also die würde ich dann schon. Ja. Viertens, Sprache. Oh Mann. Ja, ne? Deutsch. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so blöd. Und das Lustige ist, dass. Aber die Hohenzollern-Stiftung. Weißt du, Schlitzauge, ja, natürlich ist das irgendwo ein bisschen mit belegt, aber in China heißen wir Langnasen oder große Augen. Also, das ist halt immer das Ding, so, das gibt es ja immer in mehrere Richtungen. Also, ich finde jetzt Langnase, finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. So, meine Nase ist ja auch lang, keine Ahnung. Ich habe gewundert, dass bei vier nicht auch noch Spitzel oder Stasi-Schlampe als Beispiel dabei war. Nein, jetzt möglich zu all diesen Beispielen, die sie da angeben, also wenn man mir sowas sagt, und das tut man schon in der Tat so, schon so habe ich halt mal so ab und zu gehört, ja, da fühlt man sich vielleicht irritiert, aber es ist auf keinen Fall Gewalt gegen einen, okay? Verbale Gewalt, das ist so, dass ich kriege das nicht wirklich so in meinen Kopf, wie das die Leute hier in Beispielen zeigen. Das ist kein Problem, wenn du das nicht in deinen Kopf kriegst, Russen sind da ein bisschen doof. Ja, was soll das, ey? Schreit die Fresse. Aber wir finden sie okay, wenn sie sich ans Gesetz halten. Ja. Aber das ist gegen meine Kultur, super blöd. Oh, ja. Herrlich, herrlich. Ja, das ist so ein neues Astroturfing hier irgendwie. No hate, no fear. No hate, no fear. No fear. Wie soll denn das gehen, du Wichser? Ich will, dass wir ein Gesetz haben, dass die nur eine so eine Kampagne pro Monat machen dürfen. Das muss aufhören. Ihr könnt nicht jede 5 Tage eine neue Kampagne machen. Bitte, bitte, vielleicht sagen wir am Anfang alle 2 Wochen. Ich kann verstehen, weißt, wenn ihr jetzt jeden 3. Tag eine Kampagne machen, dass es am Anfang schwer ist, weniger zu machen, dass wir jetzt erstmal, sag mal, alle 10 Tage eine Kampagne machen und dass wir dann langsam steigern, dass wir dann sagen, 2018 nur noch alle 15 Tage und keine Ahnung, es ist doch bestimmt jemandes Job, diese ganzen Slogans und Hashtags zu designen. Ich meine, ab einem bestimmten Punkt denke ich mir so, dass der Staat mit den Terrorgruppen da die gemeinsame Sache machen, damit die hier da irgendwie zusammenkommen können und Kartell bilden. Ja, so. Das war Peter Altmaiers hässlicher Bruder. Der sitzt in so einem dunklen, fensterlosen Kapuff im Reichstagsanbau und hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich diese Memes auszudenken. Ich wette mit euch, wenn ihr euch einen kompletten Tag, also nehmt, um nachzurecherchieren, wie viele von den Hashtags samt Organisation dahinter es gibt auf EU-Ebene. Ein Tag wird nicht genug sein. Ich habe vor 2 Tagen schon wieder eine neue Bewegung entdeckt, die innerhalb der EU ist, wo ich mir einfach so denke, Leute, ich will langsam einfach nur noch ein Diagramm haben, wo alles eingetragen ist. Einfach nur so mal zur Übersicht, weil ich wirklich immer wieder neue Dinger da finde und die meisten Leute, wer googelt denn schon EU oft? Also diese Leute, die googeln EU läuft ganz oft so. Hat sich was getan? Ja, können wir neue Hashtags machen? Aber die Message dahinter ist ja ganz nett, okay? Die Message dahinter. Was ist eine völlig idiotische Message? Nein. No fear. Nein, no das fear. Ist ja das Ding. Was soll das denn bedeuten? Es ist eine gute Message. Möchtest du in Manchester zu den Leuten gehen und sagen, macht euch keine Sorgen? Oder nein. Was? Ihr dürft keine Angst haben? Nein, nein, die Idee dahinter ist halt, also ich werde denen jetzt nichts Böses unterstellen, okay? Ich werde jetzt mal so den Teufelsadvokaten da spielen, bla, ne? Du immunisierst dich damit selber, das sind nicht wir, ne? Nee, die Leute meinen es doch lieb, ja? Die meinen es doch gut, ja? Ich meine, komm. Das meinte Stalin auch. Das ist schon Hass, was ich hier von euch bekomme, ja? Ich meine... Hallo, ich bin der Gute hier, ja? Hört mir zu, ich bin der Gute. Ich verbiete euch das Wort, ich bin hier der Gute, ja? Ihr habt das zu akzeptieren und zu hören, ja? Und zu lieben. Hier, das von dem, spul doch nochmal bitte gerade kurz zurück zu dem Herrn aus London. Ja, wir hatten immer Terrorismus, das macht uns nicht blasiert, aber es macht uns widerstandsfähig. Ach, dieser Sadik-Plan, Alter. Bist du denn noch ganz dicht? Terrorismus macht Leute widerstandsfähig? Vielleicht bist du, also Krieg. Ja, nee, wenn die Leute dadurch hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder und schnell wie Windhunde werden, dann... Warum flüchten dann Menschen aus Afghanistan und Syrien, wenn Terror die widerstandsfähig macht? Genau. Ich mein, ja, einfach, warum Leute, müssen wir die dann aufnehmen, wenn Terror denen doch eigentlich hilft, ihren Charakter zu bilden? Ist Terrorismus jetzt besser als Super Male Vitality? Ich bin mir nicht sicher. Fürchte dich nicht, Mädchen, hier auf dem Bild. Fürchte dich nicht. Genau. Aber kein Hass, keine. Ja. Kein Hass, keine Angst, kein Hass, keine Angst. Wiederhol es 10 Mal. Dieser Bürgermeister von London, ja, der hat auch schon so Aussagen gemacht, die schon echt größer sind als die gerade, die wir gesehen haben. So Sachen wie: It's a part and parcel of living in a big city. Ja, im Kontext zu Terror, ja. Terrorism is a part of living in a big city. Grundsätzlich so, das hat er gesagt. Ja. Steht das da gehört never dazu. Again? Steht da Never Again auf dem Plakat? Also ich meine, habt ihr etwa Angst vor oder was, dass das wieder passiert? Never Again. Das war against the ban? Ach so, gegen Trumps Ban oder was? Okay. Genau, ja, das war dagegen, ja. Und ich glaube, das ist so eine Anspielung an den Holocaust, Holo-Hoax. Holocaust. Aber guck mal, die haben für jede Sprache extra so ein Hashtag gesägt. Das ist schon der Hammer. Ey. Ja, echt geil. Weißt du, so Big Data, ne, riesengroßes Problem, voll aufwendig, das alles zu verwalten und zu sortieren. Ja, machen wir einfach Hashtags jeden fucking Monat. Einfach mehr Hashtags, das wird schon machen. Ne? Oh ja, ich habe einen Bruder, der hat so eine Feinsägewerkstatt, der sägt uns die aufs Holz in jeder Sprache. Das wäre echt ein schönes Kunstprojekt. Damit kannst du zur Uni gehen und dann Kunstgeschichte studieren und dann die Hashtags aussägen. Und dann kannst du noch deinen Namen und findest den Prüfungsraum in der Uni und kriegst dann deinen Abschluss. Das brauchen nicht mal Unis machen, das können Migranten machen. Das ist ja dann noch die, besser. Willst du die irgendwie zur Zwangsarbeit? Die Katharina Nokun hat da was dagegen. Da hättest du gestern mal da sein müssen. Es ist ja nicht unbedingt Zwangsarbeit, okay? Die wissen nur nicht, dass sie es wollen. Ja. Stimmt. Die muss man zu ihrem Glück zwingen. No hate, ja. No fear. Also ich habe das auf jeden Fall. Ich habe das auf jeden Fall gefunden. Kein Bier vor vier, so als Hashtag. No hate for fear. No hate for fear. Ich habe das auf jeden Fall gefunden, als ich Drucksachen vom Bundestag durchgeguckt habe. Und da stand irgendwo in so einem Ding Updates aus Brüssel irgendwie drin. Und zwar heißt es da. Wie war das? Vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Silvesternacht 2015-16 in Köln und anderen Städten verabschiedete die PV im Januar 2016 eine Entschließung zum Thema Gewalt gegen Frauen. Punkt. Präsident Agramut eröffnete im Juni eine PV-Kampagne No Hate, No Fear gegen Terrorismus, Hassreden und Intoleranz. Ja, ich, wisst ihr Bescheid. Keine Ahnung, also da wäre mir das sogar lieber, wenn die Politiker einfach nichts tun würden und einfach sagen würden, ja, ich kriege meine Diäten und ich gehe jetzt ein Trinken. Keine Ahnung, weißt du, das wäre mir sogar lieber, ich frage mich einfach so, weißt du, da stehen jetzt zwei Typen, die halten das Ding hoch, grinsen und denken sich, ja, Beste. So, ich, keine Ahnung. Der Präsident von Georgien. Mir finde ich total wichtig, dass der das Ding in der Hand hält. Das berührt mich in meinem tiefsten Inneren. Ich meine, verstehen die nicht, dass jeder Typ eine andere Auffassung haben wird, je nachdem, aus welchem kulturellen Kreis sie kommen, was Hass und was Angst ist. Ich meine, die könnten da auch irgendwie ISIS-Leute nehmen und denen das geben und die werden das auch hochhalten, weil sie das für im Namen des Dschihads tun. Ja, so, yay. Ja. Kein Hass und keine Angst. Ja, keine Angst vor dem Kufaren. Ja, wir erledigen die schon. Ja? Genau, hast du oder Antifa nicht, dieses Ding geben, ja? Das ist so schwachsinnig. Alter, das sind so generische Aussagen, die nichts in sich tragen, überhaupt nicht. Das sind so emotionale Argumente, schön verpackt, damit jeder Trottel das einfach mal verzehren kann und auf Facebook teilen. Oh. Wie viel die hier davon schon gemacht haben, ich dachte eben so, ich scroll mal zum Ende, aber es nimmt kein Ende. Mich würde interessieren, wie viel die Person bezahlt bekommt, die den Account erstellt hat. Also die den auf Facebook eingerichtet hat, was man da so verdient. Weil die machen so viele Hashtags. Das würde mich einfach interessieren, einfach aus keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr hier lunchen, ja, für die No Hate, No Fear Initiative. Wartet, No Hate, No Fear. Sind davon dann auch Grüne betroffen, die dauernd vor der grünen Katastrophe in der Umwelt warnen? Und also, ich weiß Ach, nicht. Leute. Also, wenn es jemanden Angst macht, ja, dann darf es niemand sehen, oder was? Toll. Ja. Super. Ja, ich meine, wenn wir schon uns nach diesen Standards messen, dann haben wir eigentlich ziemlich viel, was wir so in der Gesellschaft aufgebaut haben, können wir eigentlich gleich schon vergessen und einfach umkippen. Ja, wir können einfach gleich wieder ins dunkle Zeitalter zurückgehen. Apropos dunkles Zeitalter. Die EU will, dass es für jeden EU-Staaten extra Facebook gibt, damit die ländlichen Gebräuche wahrgenommen werden. Also, dass du je nach verschiedenem Euroland, dass du da bestimmte Sachen auf Facebook nicht sehen willst und dass die halt, ich weiß nicht, einfach durchgreifen wollen. Sämtliche sozialen Medien einfach zu schänden und irgendwie Hauptsache Freiheit abbauen, weil sonst... Moment, da muss man das aber schon so machen, dass die Tschechen, die Polen, die Ungarn und so kein eigenes kriegen, sondern das wird dann von einem verlässlichen EU-Mitgliedstaat überwacht. Die machen sonst nur Dummheiten da. Das kennen wir doch. Das Problem mit so einem Unternehmen ist, Unterfangen ist, ja, dass es kein Problem damit gibt. Okay, es gibt da keins. Jeder einzelne Nutzer hat sozusagen, ja, nicht jetzt irgendwie Anteil im Sinne von Aktien von Facebook, wenn er Facebook nutzt, aber einen eigenen Account. Das heißt, jeder Nutzer bekommt per Definition die Möglichkeiten, das zu blockieren, was er nicht sehen möchte. Ja, und da werden die Tools noch feiner und noch größer gemacht. Somit hat doch jeder schon ein eigenes Facebook. Ja, das ist doch die feinste mögliche Sortierung und da braucht man irgendwie ja ganz viele Unter-Facebooks. Das ist so schwachsinnig. Das ist so schwachsinnig. Man sollte den Leuten einfach mal in so einem Tutorial genau zeigen, was zu tun ist, wenn sie irgendwas sehen, was ihnen nicht gefällt, nämlich das Internet ausmachen, dann mal einen Spaziergang machen und über sein Leben nachdenken. Ja, so. Ja, also in diesem Beitrag geht es hier jedenfalls um was anderes. Okay. Das ist hier, es wird jetzt irgendwie geplant, dass es halt neue Standards irgendwie geben soll für so Videoplattformen. Und Videoplattformen schließt dann aber auch alles ein, quasi, wo im Internet Videos gehostet werden können. Also auch Facebook und auch Twitter und so. Und nicht nur YouTube. Und wer dafür verantwortlich sind hier zwei deutsche Abgeordnete, nämlich einmal diese Sabine Verheyen, die wahrscheinlich von der CDU kommt, oder von der CSU, und dann noch Petra Kammerwert von der SPD. Von der SPD wahrscheinlich, ja. Und ja, die sind wohl auch beide, wie in diesem Artikel auch steht, sitzen die wohl auch beide irgendwo in einem Aufsichtsgremium vom öffentlichen Rundfunk in Deutschland. Und die also sind es, quasi dafür verantwortlich, dass sich darum zu kümmern, dass das irgendwie ja, sich überlegt wird, wie das jetzt laufen soll, diese neue Initiative. Und ja, wie hier diese Überschrift schon sagt, Think of the Children, also man will dann hier die moralische Entwicklung von Kindern irgendwie fördern. Ja. Ja, toll. Das ist genau dasselbe Argument, was Russland da gemacht hat, als sie sämtliche Homo-Propaganda, wie sie das bezeichnen, einfach mal verboten haben. Ja, mhm. Kriminalisiert sogar. Es ist so unmöglich, ja. Think of the children, ja. Und darunter also die Frage, ne? Are single mothers morally correct? We have just had a discussion about that in Estonia. What about sexual education in school or homosexuality, disputes about euthanasia, contraception, abortion, criticism of power? The list could be continued indefinitely, and given recent electoral tendencies, one can be sure that there are people wishing to use the regulations so that even adults will not see posts that their government has deemed immoral. Das ist so, man Moralfilter fürs Internet. Das ist so krank. Gut, ich finde es gut, weil wir brauchen moralingetränkte Social Media Plattformen. Moral hat sich doch erst entwickelt, dadurch, dass Leute sich die Frage gestellt haben und beobachtet haben, okay, da läuft was falsch, ich fühle mich kacke, wenn das passiert, warum fühle ich mich kacke, wenn sowas passiert? Und dann hat sich da diese ganze Moralsache draus entwickelt und jetzt will man das verwenden, als so eine Sache von wieder so dogmatisch hinzugehen und zu sagen, autoritär wie möglich hinzugehen und zu sagen, hier, das ist nicht im Wohle der Bevölkerung. Im Grunde ist das eine Legislatur, die den Spaß im Internet verbieten will. Wir haben dann Moralgesetze, die dann dir verbieten, bestimmte Sachen auf YouTube anzugucken. Dann kommt dann irgendeiner her, sagt die Weltraumaffen, das ist moralisch verwerflich, weil wir wurden von Gott erschaffen und wir sind keine Affen, gerade speziell nicht im Weltraum, und deswegen ist es unmoralisch und deswegen darf man das nicht mehr angucken für Kinder. Dass du dann einen Standard-Webfilter hast, den der überwiegende Anteil der Leute nicht umgehen wird, weil er nichts davon weiß, und dass du dann einfach, wenn du, also dass du dann wahrscheinlich wie in Großbritannien, dass du deinen Provider kontaktieren musst, um deinen Moralfilter auszuschalten. Und also wenn man den überhaupt dann ausschalten kann. Auf jeden Fall ist es sehr gut, dass die sich um Moral kümmern in der EU und nicht um Grenzsicherung oder. Ja, der Staat ist jetzt dein Elternteil oder was? Weißt du, wir haben 5000 Dschihadisten, die während der Flüchtlingskrise nach Europa gegangen sind. Kannst du nochmal ganz kurz zugehen? Ja, ich hab's gerade zugemacht, müsste ich jetzt nochmal aufmachen. Weil ganz unten stand nämlich noch, wer soll das kontrollieren? Sollen das staatliche Behörden sein oder irgendwas? Und die beiden Entwurfsreferentinnen hier haben den Passus aus dem Entwurf rausgekürzt, wo es hieß, das sollen unabhängige Stellen sein. Das ist ja richtig bitter, finde ich. Also, dass sie dann noch rausnehmen, dass das irgendjemand kontrollieren soll, der vielleicht nicht beim Staat arbeitet. Ja. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben. Nee, das war ein paar Paragraphen unter dieser Frage mit dieser Aufzählung von Fragen. Dann kam das so ein bisschen hoch. Ja. Ich meine, stell dich doch. Who will control all this? Monitoring bodies or national regulatory authorities? The rapporteurs did not take on board a proposed requirement to make these bodies independent, both legally and functionally. Also, Wahrheitsministerium ist angestrebt. Erzählen uns zwar ständig alle, wir wollen gar kein Wahrheitsministerium, aber genau hier steht, sie möchten nicht, dass das unabhängige Gremien tun. Ich meine, das ist so schlimm, Alter. Das will man ja auf der EU-Ebene machen, oder? So wie ich das verstanden habe, wenn ich mich recht erinnere jetzt, oder? Ja. Ich meine, wenn die Türkei in der Zukunft aus irgendwelchen Gründen in die EU reinkommen sollte. Nee, kommst du nicht. Aber wenn, okay, dann wird es ja erst recht. Also. Aber dann wird es ja erst recht unmöglich werden, ja, dass man irgendwie Leute, die da wirklich Probleme mit dem ganzen Islam haben und mit dem ganzen Scheiß, der da mit Menschen gemacht wird, so von wegen ein Grundgesetz her und ein Menschenrecht und so, ja, dann darf man das ja gar nicht mehr irgendwie kritisieren, ansprechen, abschaffen. Das ist einfach, oh mein Gott. Ich krieg schon wieder so einen Hals, so einen Hals. Finde ich gut. Strategien gegen Antifeminismus und Rechtspopulismus. Einladung zur Fachveranstaltung am 23. Juni 2017 in Berlin. Heil Vagina. Ja. Alter. Heil Vagina, heil Vagina, heil Vagina, heil, heil, heil. Ja, das ist das, womit sich Big Vagina so beschäftigt. Mit sich selber Nippel und Bauchnabel beschauen. Am besten Beine spreizen, Spiegel hinstellen und sich dann von unten beschauen, ja? Genau, super. Ja, mach das Bauch, mal. Bauchnippel beschauen. Mhm. Am besten im Livestream, am besten so richtig gut aussehende Frauen nehmen, ja? Dann kann ich mal gern zuschauen, dann kann ich mal was von Feminismus hören. Das erzähle ich deiner Freundin. Weißt du, die Ideologie der Feministin ist ja, dass du ein Patriarchat hast, was irgendwie eine weltweite Verschwörung von Männern gegen Frauen ist, die alles durchdringt, Geschichte, Gesellschaft, jeder einzelne Moment, jede Interaktion. Und das Patriarchat kein Märchen ist, junger Ebel. Ich meine, wie kommen Leute eigentlich da drauf, wenn sie sagen, alles ist eine riesengroße Verschwörung, was auf der Welt passiert? Wie kommen die Leute darauf, dass wenn du sowas behauptest, dass du da nicht kritisiert wirst? Oder was ist bitteschön mit im Feminismus, mit der Unterbewegung, mit der Untergruppe von Feministen, die transsexuelle Leute nicht als Frauen ansehen und demnach sie ausschließen aus dem Feminismus? Und TERFs? Ja, genau. TERFs? Das ist buchstäblich einfach nur eine Zusammenschließung aus den ersten Buchstaben. Das ist ein Akronym. So Trans Exclusive Radical Feminists. TERF, ja, und das wird von eben Feministen als Beleidigung angesehen, weil da der Begriff Radical Feminist drin steht und das wird immer so negativ konnotiert, ja, aber so, ja, wenn es doch radikal ist und die Leute ausschließen, dann heißt es doch irgendwie schon, ja, ich meine, so versteht er, das ist halt schwachsinnig, das sollte man mal ansprechen. Wird das da angesprochen? Ich glaube nicht. Ich meine, zählt das schon zu Antifeminismus eigentlich dazu, wenn man so Trans-Leute exkludiert und eine radikale Feministin ist? Sollten die da nicht exkommuniziert werden oder so, wie das heißt? Ja, Antifeminismus, Chris hat es ja hier gerade angemarkert, kommt ja in dem ganzen Ding auch nur wieder als dieses die Alt-Right und die Männerrechtsbewegung-Ding vor. Scharnier zwischen rechts und Mitte und oben noch drüber noch was über die Rückkehr des Pronatalismus. Ich hoffe, der war nie fort, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist schon ganz gut, wenn manche Kinder auch geboren werden und nicht alle abgetrieben. Ne? Ach ja, wie schön. Ach ja, wie schön. Meinst du, ja, das war... Ja, ich finde es wirklich schön, das ist so wirklich so hier Meinungsfreiheit, ja. Ich meine, das ist jetzt eingeschränkte Meinungsfreiheit, weil nicht für jeden und so, ja. Aber nicht jeder hat sich's verdient, weißt du. Man kann nicht einfach Leuten Meinungsfreiheit geben und sagen, sie können sich eine Meinung machen. Ich meine, wo kommen wir denn? Was haben wir dir vorhin gesagt über das ans Gesetz halten? Ja, also ja, ich kann hier bleiben, solange ich mich ans Gesetz halte und sonst muss ich... Genau. Ja, okay, ja. Aber apropos Gesetz, der Jörg Barbarowski wird von Linken innerhalb der Uni, keine Ahnung, gemobbt, gestalkt, was auch immer. Den Scheiß, den wir in Amerika an den Unis haben, den haben wir ja in Deutschland nur noch mal 3 Stufen schlimmer. Und das ist einfach ein ganz interessanter Artikel von jemandem, der betroffen ist von Linksfaschisten. sage ich jetzt einfach mal, von den Postmodernisten, die da versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und ihre verqueren Theorien umzusetzen und den Professoren auf die Finger hauen. Ich fand den Artikel... Trotzkistische Splittergruppe klingt schon ein bisschen so nach der populären Front oder so. Drei Leute, die irgendwo in der Ecke stehen und ab und zu mal die Faust hochrecken. Wie viele Trotzkisten gibt es denn noch an den Unis? Das ist echt... Ja. Dass das überhaupt... Also, dass deren Aktionen überhaupt so weit kommen. Sowjetunion. Oh mein Gott, getriggert, Alter. Sofort. Sowjetunion. Kultureller Rassismus. Der Kulturrassist hört Eigenschaften zu, die er für verwerflich hält. White man. Kill all the white man. Ich meine, Kulturrassisten und Kulturrelativisten sind beide im Teile richtig und im Teile aber falsch, okay? Und man muss einfach nur so ein Mittelding von beiden haben. Hört auf, irgendwie die andere Seite zu dämonisieren. Wir haben doch gerade ja so einen tollen Clip geschaut, ne? Über der erste Punkt ist Dämonisierung, ne? Ja, aber was heißt hier Mittelgrund? Du kannst doch nicht einfach nicht in Schwarz und Weiß deine Argumente ausbreiten. Wie soll da ein ordentlicher Fanatismus entstehen? Mensch, OPEX. Ja, es geht doch einfach nur darum, dass man den Leuten einfach Informationen gibt, die korrekt ist und nicht schön, ja. Meine Fresse, ist das denn wirklich so schwer? Ja, ich meine, hallo? Auf jeden Fall wäre das mal interessant. Ich versuche mal vielleicht den Prof anzuschreiben. Vielleicht will das sich mal zu uns gesellen. Okay, versuch es mal. Aber schreib ihn nicht an. Versuch nur, ihn anzuschreiben. Nicht ja, abwenden. Versuch das. Ja, okay. Ja, und er sagte hier auch, was wir auch schon öfter gesagt haben, diese ganze linke Clique macht halt den Fehler, statt irgendwie an gesellschaftlichen Schrauben zu drehen oder irgendwas die Menschen verändern zu wollen, das Denken der Menschen verändern zu wollen. Und das führt halt nie in die richtige Richtung. Gib dem Menschen etwas, was er haben möchte, und er wird sich selbst darum bestreben. Okay, das ist so das, wie ich das sehe. Ja, und anstatt den Leuten irgendwie durch Social Engineering die Gehirne zu waschen, ja, damit alles andere weg ist, außer dem Signal, was die Menschen mal zu schätzen sollen, ja, und dann einfach genug Zeit vergeht, ja, so kommt man auch dahin. Ja, es ist auch wahrscheinlich leichter, als wirklich einen Dialog zu führen und sich mal einzugestehen, ja, man hat nicht so viel Autorität, wie man es gerne möchte. Ja, und man braucht die Autorität auch gar nicht. Also, ja, ich will mir jetzt... Kram, der hier drin steht, finde ich aber auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Hat eben so wieder dieses mit von wegen, die Religion ist nicht das Problem, sondern die Leute, naja, also die Leute, die sich die Religion ausgedacht haben, meinetwegen, aber so eine Ideologie, wenn man daran glaubt, ist halt schon irgendwie das Problem. Klar, nicht alleine, ne, also wenn man sich nur, weil man sich das Buch durchgelesen hat und weiß, was irgendwie die Inhalte sind, wird man ja jetzt nicht extrem. Ich meine, ja. Es kommt immer drauf an, wie sich das Individuum zu seiner Religion verhält. Ja. Wow, das ist so ein Satz wie, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Wie, es kommt nicht drauf an, was du weißt, sondern wie du das umsetzt? Was? Ach Gott, oh Gott. Aufgeklärt. Oh. Guter Rassismus, schlechter Rassismus. Eine Analyse des Linken. Ja, eine Analyse. Ja, auf jeden Fall, da hat der Danisch nochmal einfach zu dem Artikel, den wir gerade eingeblendet haben, auch nochmal seinen Senf dazugegeben. Und da der Hartmut ein sehr toller Mensch ist, mit dem ich gerne Liebe machen würde, dachte ich mir, dass ich den Artikel auch noch erwähne, was der denn dazu sagt. Mann. Has Facebook become a forum for misogyny and racism? Liaket guides for stuff shine light on Facebook's policies as critics say it needs to clean up its act. Ich finde es halt einfach interessant, dass die Leute den Guardian immer noch als Zeitung bezeichnen. Also ich fände es ganz gut, wenn wir einfach dazu übergehen würden, jedes Mal ehemalige Zeitung zu sagen. Weil, keine Ahnung, Misogynie entsteht plötzlich überall und eine Welle von Misogynie bricht über Facebook hier rein. Das ist halt einfach irgendwo so Schwachsinn. So, es ist fast so, als würden die Leute, die solche Artikel schreiben, Dinge nehmen, die sie beobachten und dann durch eine ideologische Linse filtern, um eine bestimmte Agenda zu erfüllen. Interessant. Ja, aha. Kulturmarxismus! Ja, ja. Ist es ja auch. Sorry, du tust halt jedes Mal eine Gruppe nehmen, du tust dieses Oppressor, also Unterdrücker und unterdrückte Logik aus dem Wirtschaftlichen übernehmen und tust es auf die Gesellschaft übertragen, auf verschiedene Gruppen. Ob es Sexualität, ob es jetzt Sexualität ist oder männlich-weiblich oder was es auch immer ist, aber du tust diese Unterdrücker und unterdrückte Logik einfach rausnehmen aus dem Ökonomischen, weil das ökonomische Argument vom Marxismus längst verloren worden ist. Ja, ja. Was Chris hier markiert hat, German and British politicians have said Facebook should be forced to pay fines when it fails to deal with some types of extreme content. Maß. Ja, ich meine, das ist so krank, man redet da schon irgendwie, ich habe ja mal den vom Bundestag da ausgestellten Text mal eingelesen, ein Video draus gemacht, da sprechen die auch ganz einfach von rechtswidriger Information, ja, Information, die illegal ist. Es ist einfach so krank kindisch, oh mein Gott, fuck, wenn es falsch ist, dann merk es dir und mach weiter. Wenn es richtig ist, ja, dann nimm es an und mach weiter. Aber bleib nicht stehen, um das wegzulöschen, damit kein anderer das sehen kann. Ja, denn erst dadurch, dass du es gelesen hast, du verursachst auch für die Leute, die das alles checken müssen. Alter, Mark Zuckerberg hat ja neulich auch irgendwie so eine Aussage gemacht von wegen hier, wir müssen die Demokratie mal digitalisieren, ja, und Leute sollen mal online wählen gehen dürfen. Online wählen gehen dürfen, geil. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Brandenburgs Polizei heuert Nachwuchs aus Polen an. Das, wenn wir über die EU immer mehr auch diese Verschmelzung von verschiedenen Institutionen, wir haben es ja auf der militärischen Ebene, wir haben ja auch diese EU-Polizei, die es mal geben soll. Und hier sieht man jetzt mangels Bewerber, dass man eben auch Leute aus Polen einstellt. Ich fand es einfach nur ganz interessant. Also so, dass halt, ja, das voranschreitet, dass sich die Institutionen, dass sie verschmelzen. Vielleicht bereitet uns das auch einfach darauf vor, dass in Zukunft da Stellen auch für die neu eingewanderten Leute geschaffen werden mehr, weißt du? Ja, das kann gut sein. Also, und hier die in der Regel. Können wir auch sowas wie eine Fremdenlegion eigentlich machen? Warum haben wir daran noch nie gedacht? Warum? Ja, dass du durch Militär- oder Polizeidienst ja hier ein Anrecht auf Bürgerschaft erwerben kannst. Weißt du? Rigerstraße. Anrufer lockt Polizisten in Hinterhalt. Beamte von 15 Maskierten mit Steinen beworfen. Ich finde es interessant, dass die Linke in Berlin tatsächlich sich wie Höhlenmenschen aufführen. Also, weißt du, jemanden in den Hinterhalt führen, einen Stuhl anzünden, den da hinstellen und dann bewirft man die Polizisten mit Steine. Stell dir mal vor, es wären Kack-Nazis gewesen, dann wäre das überall in den Nachrichten gewesen. Sowas ja. Hier ist eine Meldung in der Berliner Zeitung. Komisch. Staatsschutz hat hier weiteren Entwicklungen übernommen. Wie miserabel muss dein Leben sein, dass das Größte ist, mit dem du an einem Wochenende auftrumpfen kannst, dass du sagst, komm, Jungs, wir machen einen Hinterhalt, wir schmeißen Bullen ein paar Steine an den Kopf. Häufig greifen dort linksextreme Polizisten an oder beschädigen Neubauten. Warum wird da nicht durchgegriffen? Ich meine, Neubauten, das sind doch ordentliche Sachschäden, wenn ich da was kaputt mache. Also, ja, schon, warum wird da nicht dementsprechend durchgegriffen? Ja, aber das gibt ja auch wieder Arbeitsplätze in der Versicherungswirtschaft. Und stell dir mal vor, das würde im Bautzen passieren. Wir hätten Mahnwachen und Kerzen und überall Gesang und so. Ey Leute, Alter, unsere Zukunft ist dann einfach so eine Mischung aus Megacities wie von Judge Dredd, ja, und 1984, okay? Das ist Megacities aus Judge Dredd und die Weimarer Republik werden da gemischt, wenn das so weitergeht. Ja, hier, das ist auch toll, dass du Studien über Rechtsextremismus hast, wo dann der Typ, der die Studie schreibt, sich einfach denkt, ach, erfinde ich einfach mal Gesprächspartner, was auch immer, bla bla bla, Arbeit, ja. Ich weiß nicht, weißt du, in Deutschland haben wir einfach so übertriebene Schwämme. Was hinten rauskommen soll, ne? Ja, weißt du, einfach so dieses so, wir haben Probleme mit rechts hier und da und tralala und hin und her. Und dann jedes Mal, wenn du nachguckst, hier Gesprächspartner erfunden. Bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo sie sagen, hier und da ist was abgefackelt worden und waren alle Straftaten gegen Flüchtlingsheime. Hast du zum Teil Sachen wie, zwei Flüchtlinge haben sich geschlägert und dann war das ein fremdenfeindlicher Überfall. Ich will nicht sagen, dass es nichts von Rechtsextremen gibt, aber warum ist es jedes Mal so, dass wenn man genauer nachguckt, dass diese ganze, ich weiß nicht, dass du so ein riesen nebulöses Monster von rechts hast, was beim genaueren Hinschauen einfach in sich zusammenfällt? Also ich habe einen Freund, der hat für eine Werbeagentur gearbeitet, ja, und der hat da Kampagnen mit Probanden praktisch geprüft, ne? Und hat dann hinterher ein Gutachten drüber geschrieben, wie die Probanden den Kram aufgenommen haben. Und er hat auch mehrfach den Fall gehabt, dass sie ihm gesagt haben, das sei alles sehr schön und sehr gut, aber er müsse da jetzt das nochmal in die und die und die Richtung frisieren, damit das der Auftraggeber halt auch gerne nimmt. Also ich denke, da sind schon die Leute unter Druck, die so eine Studie machen, dass sie genau wissen, das ist jetzt hier, die wollen das und das dann am Ende drinstehen haben, alles ganz schrecklich und hast du nicht gesehen und bloß was gegen die Nazis tun. Und wenn du das dann nicht kriegst, dann musst du dir halt was erfinden oder du läufst Gefahr, die nächste Studie halt nicht mehr zu schreiben. Ja, aber hier das Volk über Fake News belehren und Facebook darüber ermahnen, ne? Mhm. Super. Ja, da fabriziert man buchstäblich, wie es hier steht, Gesprächspartner teilweise, ja, um Situationen vorzuheizen, damit Leute sich dann das noch weiter merken und durchlesen können und dann so Stiftungen auftauchen wie hier Netz gegen Nazis und so und all solchen Quatsch machen, dann enden diese Leute bei der Taskforce von Heiko Maas und Leute verstehen einfach immer noch nicht ganz, woher so viel gegen rechts jetzt gemacht wird. Ja, ich meine, es... Mann, Alter. Ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht, dass es eine SPD-Ostbeauftragte gibt. Ja? Aber hätte ich das gewusst, hätte ich sie mir genauso vorgestellt wie die Frau Gleike. Ist schon lustig, oder? Vor allem diese rote Jacke und diese roten Haare und dieser rote Lippenstift. Fehlen nur noch rote Fingernägel, dann wäre es super rot. Wäre es alles rot. Wäre toll. Ach ja, na gut. Also Regierungsstudie. Gesprächspartner erfunden. Am Ende belügen uns noch die Politiker. Ja. Sorted by MI5. How UK government sent British Libyans to fight Gaddafi. Das ist auch interessant. Das war von Ebel. Okay, aber hört sich schon bitter an, wenn das so eine Politik der offenen Tür für die Libyer, dass sie runterfahren können und sich den Rebellen anschließen. Das ist natürlich eine saugute Idee, ne? Also top, muss ich schon sagen. Da habt ihr auch wieder in eurem Wahn in anderen Ländern mitbestimmen zu können, wie da der Hase läuft, habt da eure Sicherheit komplett unterminiert und damit vielleicht sogar halt hier dem Herrn AB die Tür und Tor geöffnet, halt einen Haufen Leute umzubringen und einen Haufen Leute zu verletzen vor einer Woche. Das ist schon bitter. Ah, ja. Und auch hier unten, wenn ich das lese, halt Innenminister ist Home Secretary, oder? Ja, ich glaube schon. Abedi war den Sicherheitsbehörden bekannt. Und Mitarbeiter da sagen, mehrere Menschen haben den Typ bei der Polizei angezeigt wegen auf einer Antiterrorismus-Hotline. Und dann lässt man ihn aber trotzdem so lange laufen, bis sowas passiert. Das ist unglaublich. Wie, es hat jemand auf Twitter sehr schön ausgedrückt, irgendwie, dass er diese ganze Scheiße nicht mehr sehen kann, diese Zusammenhaltsbekundung und dieses Hoffnung machen, diesen ganzen Scheiß und die zerrissenen Körper. Und wenn das ich sowas lese, kommt mir auch die Kopf hoch. Das ist einfach so surreal. Also ich fand es halt genial, dass du einfach, während Gaddafi noch in der Macht war, danach geguckt hast, dass gerade die Leute ausreißen. Und er deswegen später nicht in die Fänge vom Sicherheitsapparat gekommen ist, weil er noch auf einer Whitelist war, weil er dorthin reisen soll, um das Land zu destabilisieren. Und er dann später sich halt gegen die Briten wendet. Also es ist halt schon, also du könntest, wenn du einen Krimi schreibst, einen Thriller schreibst, könntest du es nicht besser schreiben. Das ist also, einfach alles Basic Instinct, ne? Ja, also es ist wirklich so, Leute, das ist wie in einem schlechten Film. Also wollt ihr mich verarschen? So, ich, keine Ahnung, du weißt, Kampf gegen Terror, was weiß ich? Weißt du? Ich meine, warum können die nicht als Terror ansehen, dass sie, keine Ahnung, mit Leuten reden? Einfach reden. Niemanden töten. Keine Autos, kein überfahren, niemanden zerstückeln, nichts in die Luft jagen. Einfach nur reden. Hinstehen, reden. Wenn du nichts zu sagen hast, dann hast du die Freiheit, dich zu entfernen und wegzugehen und über Sachen nachzudenken. Aber du bist immer eingeladen zu reden. Warum? Diese Leute wollen nicht reden. Sie wollen Sachen in die Luft sprengen. Warum versteht das keiner? Warte mal. Nicht weiter skandalisiert. Das waren alte hier LIFG-Leute der alten Schule. Die britischen Autoritäten wussten, was sie tun. Und damit meint er eine libysch-islamische Kampfgruppe, Anti-Gaddafi-Islamisten-Kampfgruppe, die schon in den 90ern in Libyen gegründet wurde von Leuten, die Veteranen waren wiederum aus dem Krieg gegen die Sowjetunion in Afghanistan. Und diese Organisation, aus der sich die gegründet hat, die Briten einfach unkontrolliert ein- und ausreißen lassen, wurde als Terrororganisation mit Links zu Al-Qaida eingestuft. Da frage ich mich doch wirklich, wofür bezahlen die Briten ihr Innenministerium überhaupt? Ich würde da mit Fackeln und Mistgabeln reingehen, wenn ich sowas lese. Ach, die haben wir unter Kontrolle, ist kein Bumm. Was war das? Ja. Oh, eure Töchter sind tot. Das ist aber traurig. Gewöhnt euch dran, das ist Teil, wenn man in einer großen Stadt lebt. Ja, der Londoner Bürgermeister hat schon recht. Ja. Der hat schon recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Na, es ist Teil davon, weil die Leute jetzt zurückkommen ins Land. Oh. Weißt du, in gewisser Weise sind es ja wortwörtlich Fachkräfte, die vom Staat angeworben werden. Weißt du, keine Ahnung. Du hast in Libyen, aktuell hast du das Land in zwei Teile gespalten. Einer Teil der Regierung arbeitet mit IS zusammen, der andere Teil der Regierung will irgendwie Demokratie haben und die Kämpfer hast du halt dorthin geschickt, um die Regierung zu destabilisieren. In der Region um Benghazi haben die sich oft aufgehalten. Und ich weiß halt nicht. Ich meine, wie lange sollen das noch gehen, bis die Leute mal wirklich checken, dass das einfach so nicht weitergehen kann? So lange, bis wir, keine Ahnung, das millionste Attentat geknackt haben, wird es dann so einen Countdown geben? So wäre es denn ganz einfach, wenn wir uns dazu entschließen, zu sagen, wer aus einem sicheren Drittland ausreist, um in einem Krieg zu kämpfen, in seinem Heimatland, der hat auf den Rest seines Lebens ein Einreiseverbot. Punkt. Weil wir wollen diese Gewalt nicht hier. Wir wollen sie einfach nicht. Und jeder, der in so einem Scheißkrieg da unten kämpft, wird beschädigt. Und warum? Na Moment. Das ist ja jetzt schon Hass, was du ja hast, ja. Das solltest du nicht haben, ja. Ich meine, du hast Hass gegenüber Terroristen. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass du die Leute hast, die da einfach mal ein Konzert in die Luft sprengen, okay? Es ist nicht gut, dass du Angst hast Furcht, ja, vor den Leuten, die da mit Wegen auf dem Bürgersteig fahren, ja, und Leute überfahren. Es ist halt sogar noch besser. Also die Gruppe um ihn herum, die wurde halt wortwörtlich vom Geheimdienst ausgebildet. Weißt du, so, also von den Special Forces. Das ist halt Special Forces, oh ja. Das ist ja, alles okay, so verkehrt. Nee, also das waren Ex-SAS-Leute, steht hier. Ja. Leute, die halt später halt Söldner sozusagen geworden sind. Das ist einfach alles so falsch und so schlimm und oh mein Gott. Wie wäre es, wenn wir einfach überhaupt nicht uns in solche Konflikte einmischen würden? Ja, dann haben wir auch keine Schuldgefühle und müssen das nicht mit irgendwie ausbaden, ja. Ja. Ja, aber es schafft ja auch Arbeitsplätze in der Sicherheitsindustrie. Das wollen wir jetzt mal nicht unterschätzen. Naja, wenn du mal guckst, wer bei uns so in die Sicherheitsindustrie geht, da hast du die Hälfte der Leute auch schon aus einem gewissen Kulturkreis. Also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das war jetzt aber Hasssprache Level 3. So nicht. Warum? Ja, ich fand den Artikel auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe die Wahrheit über eine Zusammensetzung von der Berufsgruppe gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass das gut oder schlecht ist. Ja, das stimmt. Nun gut, kommen wir zu interessanteren Nachrichten. Asexualität. Wenn die Liebe ohne Sex auskommt. Martina liebt ihren Freund. Seit 9 Monaten sind die zusammen. Schlafen möchte sie dennoch nicht mit ihm. Ein Einblick in die Perspektive einer Asexuellen. Gott, der Typ hat es in die Nachrichten geschafft, damit, dass er... Weißt du, ich... Keine Ahnung, der tut mir echt leid. Weißt du, seit 9 Monaten hofft er und bettelt er und würde er gern und... Also ich keine Ahnung. Warum dann überhaupt eine Beziehung eingehen? Ich meine, was für eine Form von Beziehung ist denn das, wenn die Kernkomponente von körperlicher Nähe in Form von Sex fehlt? Ich meine, okay, cool, Händchen halten, ein bisschen rumknutschen, toll. Das hört sich aber so an, als wäre das ein toller anderer Begriff für einfach so Keuschatz und Abstinenz und kein Sex vor der Ehe. Das ist nee, das ist sehr früher hat man das Frigidität genannt. Ah, ja, Frauen ohne Interesse an Sexuellem. Weil es bei Männern gab es da nicht so einen Begriff für, weil es nicht so oft vorgekommen ist, glaube ich. Einfach Keuschatzübeltum. Ich würde mir aber halt auch einfach einen Kopf machen. Also, weißt du, nicht, dass man jetzt alles so pathologisieren muss, aber Asexualität, also wenn du überhaupt keinen Sexualtrieb hast, dann würde ich zum Arzt gehen und sagen, können Sie mir bei mir mal Hormone durchchecken oder so. Weil, also gesund kann es ja jetzt nicht sein, wenn du gar kein sexuelles Verlangen hast. Also, und ich weiß ja jetzt nicht, wie das hier ist, ob der Partner auch asexuell ist, aber das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, um eine vernünftige Beziehung zu führen. Jeder andere Partner wird doch da irgendwann wahnsinnig. Ich meine, wie lebt man das dann bitte schön anders aus? Also wenn du keinen Sex hast, der unter anderem schon als so ein evolutionäres Ventil gilt, ja, für Stress und so Sachen, ja, wie willst du bitte schön... Im Gegensatz zu ihr ist der heterosexuell. Oh mein Gott, ich möchte hier weg. Alter, das ist doch kein Gegensatz. Also das spielt doch nicht mal in der gleichen... Halt, also, sie ist halt asexuell, meinen die damit. Ja, sie wählt sich niemand als Geschlechtspartner. Und das ist, aber das ist doch... Und trotzdem hat sie einen Freund und es ist ja wohl auch nur so, dass sie nicht mit ihm schläft. Das heißt ja wohl nicht, dass sie sich nicht küssen oder streicheln oder irgendwas. Oder wie? Also wenn Freundschaft plus einfach so eine sehr oberflächliche Beziehung ist, nur mit Sex, dann wäre eine asexuelle Beziehung so eine Sache wie Freundschaft minus einfach. Ja. Das ist einfach die Reaktion ist meistens, so etwas gibt es? Das tut schon weh. Warum tut das weh? Weil du anders bist als die anderen? Ja, das ist egal. Also, und wenn du ein Triefauge hast, dann gucken dich die Leute auch komisch an. Das ist nun mal zurück. So. Guck mal, ich habe einen zweiten kleinen Finger. Pack deine Hand weg. Oh, deine das andere, tut so weh. Und vor allem, es ist ja noch nicht mal, dass die Leute sagen, das ist aber eklig, dass du asexuell bist und so. Sie sagen nur, sowas gibt es? Ja, toll. Ach, so kann man auch sein? Oh mein Gott. Sondern eine Orientierung, eine Nicht-Orientierung eher. Ja, asexuell. Aber es ist aber halt auch einfach so genial, so was. Ich bin asexuell, aber ich bin in einer Beziehung. Ich brauche Aufmerksamkeit. Bitte schreib einen Artikel über mich. Ab einem bestimmten Punkt wird es doch diese Bekenntnis zu der Asexualität ja schon wirklich zu so einer Prüfung für einen selbst. Ja, denn wenn sich das dann rausstellt, dass sie dann doch irgendwie nicht asexuell ist, sondern irgendwie spät gezündet, es dann heißt, Moment, also entweder gebe ich jetzt zu durch die Veränderung in meinem Verhalten und durch einen größeren Sexualtrieb, dass ich jetzt irgendwie nicht wirklich asexuell bin, sondern es nur eine Phase war, oder was denn nun, ja? So unglücklich leben oder mal seinen Fehler einsehen, wenn man ihn gemacht hat und weitermachen, ne? Auf jeden Fall tut mir der Typ leid. Also ja, schon, sich das Geschwätz anhören müssen und dann nicht ran dürfen. Ja, das ist halt schlimm, ne? So würden manche asexuelle Personen gar masturbieren und dies als angenehm empfinden. Wie kann man denn dann noch asexuell sein? Ja, das also, ist so ja, du hast einfach keine Lust auf Sex. Autosexuell oder so, aber nicht asexuell, wenn man. Ich würde auch mal sagen, dass die Frau wahrscheinlich irgendwann ihr Coming-out haben wird, wenn sie einen besseren gefunden hat als ihren Typen. Ich meine, die braucht doch einfach nur einen Vibrator, der stark genug ist, dann läuft es. Weißt du, das ist alles. Meine Fresse, will die mir sagen, dass sie einfach. Ich meine, es kann ja sein, dass sie vielleicht genetisch nicht in der Lage ist, da irgendwie Spaß davon zu empfinden, ja. Aber ich meine, komm, wie soll sich das dann anders ausleben? Das ist eher so eine Sache von, das könnte man vielleicht, das sollte man verändern wollen und anstreben wollen, ein gesundes Sexualleben zu haben, ja, anstatt eben das Gegenteil davon. Kein ja, die schreiben vor ja allem, gerade, dass es nicht angeblich nicht ungesund sein soll, aber ein gesundes menschliches Verhalten ist das auf jeden Fall nicht. Also. Ja, also ich meine, Lebensqualität, das Gefühl von Lebensqualität ist auch stark an Östrogen und Testosteron gebunden. Und ich würde mir da einfach vielleicht einen Kopf machen, so einfach mal zu einem Psychologen, Psychiater gehen und sagen, nee, Neurologen, und einfach mal sagen, können Sie nicht mal nachgucken, ob ich was mit mir ist oder ob das normal ist, weil einfach das zu sagen, ah, so bin ich, das ist ganz normal, dass ich von der Norm abweiche, ich weiß nicht, weißt du, das ist wie wenn du Stimmen hörst, so, ich, keine Ahnung. Es gibt Leute, bei denen das normal ist, aber manchmal muss man dann vielleicht dann doch mal danach schauen lassen. So, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Codewort für Friendzone einfach. Ja. Das ist alles gehört einer Gruppe von Menschen an. Der Typ bezahlt einen fürs Essen, macht sich schick, ja, ist lustig, intelligent und toll, ja, ist in einer Beziehung mit einer Tussel, die keinen Sex mit ihm haben will, das frustriert ihn, er nimmt seine Talente und geht damit woanders hin. Super, ja. Das und hinterher wird behauptet, das sei nur, weil sie eine Frau ist wahrscheinlich, ja. Oder weil sie asexuell ist. Ja, genau, das ist Diskriminierung dann, weil sie auch anders ist. Das ist ein gutes Recht, dann zu sagen, in der Beziehung fehlt mir was, deswegen führe ich die nicht weiter. Das kann ja auch irgendwas anderes sein und es muss ja nicht der Sex sein. Man hat jederzeit das Recht zu gehen. Ja, ich habe noch eine andere Theorie. Gruppe von Menschen an, die über diese sexuelle Orientierung aufklären. Ja. Wen? Kinder oder... Oder auf der Straße sprechen die Leute Entschuldigung, wissen sie, was Asexualität ist? Oder was? Nee, will ich auch nicht. Wofür? Wofür? Es kommen dann bestimmt in Zukunft so Artikel raus, wo dann drin steht, asexuelle Menschen weniger glücklich in Beziehungen oder asexuelle Menschen irgendwie, weißt du, werden öfter verlassen. Ja, so, genau. Und was soll das? Wie kann das nur? Ja, weil die Leute halt, es ist halt echt extrem selten, asexuell zu sein, so wirklich asexuell, und dann noch jemanden zu finden, der auch asexuell ist oder damit gut klarkommt, ist nochmal eine zusätzliche Unwahrscheinlichkeit, ja. Ich hätte auch mal... Ja, vielleicht sollte man da so einen Dienst wie Tinder einrichten, weißt du, dass sich die asexuell... Aber die swipen dann immer zu interessiert mich nicht bei jedem Bild. Es gibt eigentlich auch nur interessiert mich nicht. Ich hab interessiert, so, du sitzt dann da, interessiert mich nicht, nein. Ach Gottchen. Ich habe noch eine Theorie dazu, zu dem ganzen Kram, weil ich hatte vor einer Weile mal ein Video gesehen von einer, die dem Feminismus abgeschworen hat, und die meinte halt, dass sie, als sie noch in diesem ganzen Tumblr-Kram und so drin war und das alles gelesen hat, dass sie da so viel Angst gehabt hat vor Männern und vor diesen anderen Frauen da auch, dass sie denen nur erzählt hat, sie wäre asexuell. So nach dem Motto, so, nee, ja, Männer will ich gar nichts zu tun haben und ich bin asexuell. Aber das sagt schon ganz ordentlich für eine Ideologie, dass normales menschliches Verhalten dir kaputt macht, dadurch, dass das Patriarchat ja in jeder Bewegung des Mannes drin ist und dass du dann vorsichtig sein musst und dass dann einfach so prinzipielle Urinstinkte von Menschen ruiniert werden durch eine politische Doktrin, ist schon krass. Das ist halt echt wirklich wie so das Äquivalent zur Erbsünde. Ja, so dein Libido ist deine Erbsünde. Ja, das hält dich nämlich zurück von der wirklichen freien Frau, die asexuell ist und eine Katzen zu Hause hat, aber frag nicht wieso. Hey! Was denn? Oh. Das Katzen aus dem Spiel. Achso, ja, Entschuldigung, Pfeifel sei Dank. British experts claim telling pregnant women not to drink is sexist and causes abortions. Und hier kriege ich so langsam diesen roten Schleier vor den Augen und mir steigt die Wut hoch, wenn ich sowas lese. Ganz ja, ich meine, es ist halt schon sexistisch, wenn du zum Beispiel auch als an der Bar arbeitest, ne, so ein Bartender bist, ne, und da kommt eine Frau und die ist eindeutig das sichtbar schwanger, okay, nicht im Sinn von, die ist voll fett, sondern du siehst halt wirklich, dass sie einen normalen Körperbau hat, aber wirklich einen dezenten Bauch schon, ja, oder sie dir sagt, dass sie schwanger ist, ja. Und dann sagst du ganz lässig, fair, ja, okay, wenn du schwanger bist, dann gehen die Kurzen aufs Haus, weil du musst ja für zwei trinken. Das ist dann so einfach so, ja, wenn du der dann irgendwie einen Drink verweigerst, ja, dann bist du der Sexist und oh mein Gott. Ja, aber es ist schon ernsthaft hier, ne? Also, ja, okay. Akademiker an der Universität von Kent und die britische Schwangerschaftsberatungsgesellschaft sozusagen sagen, dass man müsste da jetzt aufhören, eine zu vorsichtige Route zu gehen und müsste ehrlicher sein, was die Beweise angeht. Man soll also den Frauen das Saufen zumindest teilweise erlauben. Das ist doch sexistisch, wenn die Leute eine Frau ansprechen, weil sie ein Weinglas in der Hand hat und gleichzeitig ein Baby baut. Das ist schrecklich sexistisch und es kann so nicht weitergehen. Ja, ja, ich meine, so einfach. Da habe ich schon gedacht, okay, fuck, wir haben so eine Sache irgendwie erreicht, dass die Frauen nicht mehr trinken während der Schwangerschaft, weil es nicht gut ist. Einfach, weil es nicht gut ist, insgesamt nicht. Ja. Und warum müssen wir das jetzt wieder runterbrechen? Aber da kommt halt die Begründung, dass zum Beispiel dann nach einer durchsoffenen Nacht abgetrieben wird, weil die Frauen Angst haben, das hätte das Kind jetzt geschädigt. Einfach das Fecal Alcohol Syndrom ist einfach nur ein Social Construct, ja. Aber ich meine, was soll das heißen nach einer durchsoffenen Nacht? Eben ging es noch um ein Glas Wein. So, was wollt ihr denn irgendwie möglich machen? Einfach, also richtig frei wäre ja, dass Frauen selber entscheiden können. Bis zum 9. Monat eine Flasche Whisky am Tag sollte kein Problem sein, ne? Damit man Frauen nicht ausschließt von einer normalen Aktivität, ja, nur dann weil man sie vor etwas schützen will. Ja, nur dann haben die Frauen dann selbst dafür zu zahlen, dass dann da irgendwie ein paar unfertige Menschenzellen da rausgekratzt werden, ja, und nicht irgendwie dann auch noch wollen. Das weiß ich mal gar nicht. Ich frage mich nur, entscheid dich doch vorher, was du willst und pass auf, ich meine, es gibt genug Möglichkeiten. Ich meine, das passiert doch jedem, weißt du, dass du einfach mal vergisst, dass du schwanger bist, ja? Du vergisst einfach, dass in dir gerade Leben stattfindet. Und also ich habe das am eigenen Körper sozusagen, nicht an meinem erlebt, aber meine damalige Freundin, als sie das mitgekriegt hat, hat sich sofort ins Saufen gestürzt, einfach um von vornherein klarzumachen, dass sie dem entkommen will. Ja? Also da bin ich halt auch dann extrem hellhörig persönlich. Mhm. Naja, hier, Alter. Ich bin ein bisschen gestresst. Ach, sorry, aber jetzt mal anderes Thema hier. No, online gaming is not a breeding ground for Xenophobia. Ah, ja. Ja, weil irgendwie Trump wegen Gamergate gewählt worden ist, sagen die jetzt, dass, weil die Leute zu viel Videospiele spielen, Republikaner gewählt werden. Und bevor es Videospiele gab, gab es keine Republikaner. Die haben sich erst mit der Begründung von Counter-Strike geformt als Partei. Und deswegen müssen wir jetzt danach schauen, dass wir Spiele weniger rassistisch machen. Keine Ahnung, es war einfach nur, weißt du, Eric Kleiner, der während Gamergate öfters mal so eigentlich immer so neutral geschrieben. Und ich fand es einfach schön, dass er da, als es dann wieder hieß, also Xenophobie wird von Videospielen verursacht, dass er halt sich wieder hingesetzt hat und meinte, ihr seid doof. Ja, hier, rather than attempting to change human nature, I simply ignored those individuals I found distasteful. As is so often the case, we rarely have control over others and can only find true peace by turning inward. Was eine kranke neue Position. Und dann, das ist ja noch nicht alles, ja. Over a decade later, I still use this simple trick of ignoring and or muting unpleasant online interlocutors. It's simply just as easy as and elegant a solution as before. Das verändert sich nicht. Du kannst die Leute, die dich stören, einfach ignorieren. Und wenn du so ein richtiger Edgelord sein willst, dann blocken oder muten, ja. Und dann hier halt der Schluss, ja. I have yet to become a xenophobe brainwashed by my online gaming peers. Somehow I am still not a nationalist of any stripe. Ich meine, wenn das nicht irgendwie eine qualitative Studie ist, natürlich nicht quantitativ, weil nicht viele Leute das so von sich berichten, aber ein Typ über ein Jahrzehnt später, ja, immer noch nicht irgendwie zu irgendeiner Form von Nationalist geworden ist, zeigt doch irgendwie, dass das alleine nicht ausreicht. Da muss es doch irgendwie einen so einen Nährboden geben, der von zum Beispiel der Familie kommt oder persönlich jetzt betrachtet eher einfach was nicht verarbeitet wurde, was vielleicht in der Familie passiert ist oder im eigenen Leben, ja, und man das dann auslebt. Plus halt in irgendwelche Formen von Sachen reingeht, wie Videospiele, ja. Aber das ist wirklich ein echt gutes Ding, ja. Der Typ sagt da wirklich sehr richtige Sachen. Und jetzt neulich in Darmstadt, oh nein, nicht Darmstadt, nein, nicht Darmstadt. Das geile neue Internet, Potential of Visible Infinite Idea Space. Neulich in Darmstadt. Ja, das ist eine Veranstaltung, das ist irgendwie der Internetmontag oder so, nennt sich das. Ja, cool, Zentralstation, nice. Das habe ich erstmal so gedacht, das ist so ein Republika-Ding. Ist es wohl über große Bereiche auch gewesen? Da gab es halt ein Video, oder hat der Mann, der, wie heißt der, René Walter vom Nerdcore Black Block, hat da über Hate Speech und Gamergate gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns das Video ansehen wollen. Das ist ziemlich am Ende. Ich glaube, ich hatte den Timestamp dazu geschrieben im Forum. Wir können den Anfang ja mal gucken und dann spreche ich nochmal drüber, weil ich habe auch mit dem René dann interagiert nochmal zu dem Thema. Warte, warst du in Darmstadt? Nee. Ich war fremdlos wieder. Ja, Chris, aber du musst noch vorspulen bis 2 Stunden 42. Alter, was ein Video. Was ein Video. Ja, das sind mehrere Sprecher. Mensch, Opex. Nee, die Russen können sich nicht benehmen. Die Russen sind schon da. Ja, ich muss jetzt raus. Ne? Ich hab ihn hier in die Regeln gehalten. Tut mir leid. Ich habe, glaube ich, das komplette Internet gesehen und genau darüber werden wir heute Abend reden. Durchgespielt. Ja, und weil er das Internet durchgespielt hat, kann er uns jetzt auch einen Lösungsansatz erklären. Zumindest kann er sagen, wo die Probleme sind. Ich erzähle zu viel. Bühne frei. Viel Spaß. René Walter. Dankeschön. Ich brauche noch irgendwie so ein Klickdings. Ah, okay. Einmal mit Profis. Schönen guten Abend, mein Name ist René Walter. Ist das Elton? Ich betreibe seit 12 Jahren die Website nerdcore.de. Wie der junge Mann gerade schon festgestellt hat, ich sammle darauf vor allem Skurrilitäten, das kann man so sagen. Tatsächlich ist es eher so, dass ich so eine Art Beobachter der Netzkultur bin. Also das hat irgendwie 2005 hat es angefangen. Ich habe lustige Videos gesammelt und habe halt einfach meinen Spaß gehabt und irgendwie so nach 2 Jahren, wenn man das macht, dann interessiert man sich halt dafür oder nicht. Und ich habe mich dann halt wirklich angefangen, für die Netzkultur zu interessieren. Damals fing es dann auch an mit 4chan und alles. Und damals war es noch lustig, richtig lustig. Und seit ein paar Jahren ist es nicht mehr so richtig lustig. Also das hat irgendwie so vor 3-4 Jahren hat es angefangen. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Leuten von euch sagt Gamergate was? Ach doch, nur so wenige, okay. Jetzt bloß nicht Falsches sagen, Junge. Gamergate so als diesen Urknall von unserem vergifteten Online-Diskurs ausmachen wollen. Da sind ein paar ganz konkrete Sachen passiert, die werde ich heute Abend nicht erzählen, aber es ist keine Überraschung, dass das bei diesem Ereignis explodiert ist. Ja. Die Gamer-Szene ist super gut vernetzt. Wenn die Bock haben, finden die alles Mögliche raus. Das ist dann dieser 4chan-Doxing-Mechanismus. Und das ist halt auch quasi auf eine etablierte eine Akademia getroffen. Ja. Und diese zwei Kulturen, das eine ist mehr so Street-Underground-Culture mit einem ganz eigenen Sprachcode. Und es trifft dann einfach auf so eine offizielle und so ein bisschen steifes Internet, so, ja, was ihr da macht, ist nicht so cool. Naja, und es explodiert. Und und das ist eben sehr schön bebildert worden vom Time Magazine mit ihrem Cover von 2016. Ja, ich glaube, das war im November, als sie getitelt hatten, Why We Are Losing the Internet to the Culture of Hate. Ja. Ja. Also mal wieder so ein, also Gamergate ist immer noch Thema offensichtlich bei diesen republikanischen Veranstaltungen, oder wie auch immer man das nennen will. Das finde ich sehr gut, das sollten wir mal pushen. Die Republikaner generell, für die Leute, diesen Namen, die Republikaner immer etablieren, finde ich sehr gut. Vielleicht eine gute Idee mit dem Doppelpunkt dazwischen, damit man uns nicht vorwirft, mit anderen Vergleichen Kicher. Aber ich fand das schon, also Gamergate als der Urknall des Diskurses, des vergifteten Diskurses im Internet. Leider hat er das ja nicht ausgeführt. Ich habe ihn dann selber auch nochmal gefragt, vor allem, weil er hinterher dann auch noch sagt, er wollte nicht rausfinden, wie viele bei Gamergate sind irgendwelche aggressiven Kinder und wie viele sind perverse alte Säcke. Also wenn es nur die zwei Kategorien gibt, mache ich mir halt schon Sorgen, wo er mich da einordnet. Und ja, deswegen habe ich ihn dann nochmal angeschrieben und Er hat zugesagt, mit uns darüber zu sprechen in einem Sonderstream. Wir werden ihm jetzt einen Termin vorschlagen an einem Samstag in Zukunft und dann schauen wir mal, wann das zustande kommt. Dann werden wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Eigentlich ist der Vortrag ganz interessant. Er sagt auch ein paar richtige Sachen dabei und spricht auch ein paar gute Punkte an. Aber ja, wie gesagt, für mich war das nach dieser Einleitung ein bisschen schwer verdaulich. Aber ich habe ihn trotzdem zu Ende geguckt und ist schon ganz interessant. Kann man sich mal ansehen. Okay, ja. Also hier Empfehlung vom Marsaffen. Ja, ist gut gewesen, dieser Teil zumindest. Ah ja, white-owned restaurants Schamit for serving ethnic food, it's cultural appropriation. Ach ja, natürlich, kulturelle Appropriation oder Appropriierung oder Aneignung, wie man das gerne betiteln möchte. Ja. Guck mal, das sind diese Leute, die gegen Hasssprache und diese ganzen Scheiße und dann machen sie eine Liste auf Google Doc für jeden einsehbar, das ist ja schon... Auch wieder so eine Sache, das könnte ja auch schon eigentlich zensiert werden vom Heiko. Und da haben sie dann 60 Lokale drauf in der Gegend von Portland, die Namen der weißen Besitzer und die Art der Küche, die sie anbieten. Das heißt also, zum Beispiel hier das Burmas 4 Restaurant wurde von einem weißen Mann gegründet, der burmesische Küche in San Francisco probiert hat. Was für eine Unverschämtheit dann, wenn es ihm geschmeckt hat, zu gucken, wie man das kocht und vielleicht sogar ein Business draus zu machen. Ne? Also was mich daran stört, ist nicht der Inhalt, sondern die Form, okay? Dieses Bild mit dem Kind, mit diesen White Supremacist Hand Gestures, ja, unmöglich. Ja. Und da gibt es auch noch, da machen die da drauf halt auch auf dieser Liste auch noch drauf aufmerksam, in welche politisch korrekten Restaurants man gehen kann. Ich meine, Ketchup ist doch eigentlich eine Soße, die kommt ja aus China. Ne? Da kam da so dieser Heinz-Typi hin, oder wie der heißt, und hat sich da mal dieses Rezept angeschaut. Und vorher war Ketchup, so hieß es damals, eher grün. Ja, aber die Idee dahinter war halt dieselbe. Und er hat sich das abgeschaut, und dann hat er das angepasst und verändert. Und das ist ja ein echt krasser Fall von kultureller Aneignung, oder? Ach komm, was ist mit den ganzen Oktoberfesten, die auf der ganzen Welt feiern? Und oder hier, was trinken sie auch alle und was soll das denn? Ich meine, was ist mit den Italienern, die hier Eiscreme und so kulturell angeeignet haben? Es soll ja anscheinend aus China kommen, dieses Eis. Ja, aber wenn es noch dir geht, kommt alles aus China. Wa? Ja, genau. Ja, ist halt alles kulturelle Aneignung, ja. Warum nicht gleich aus Russland? Aber zählt denn jetzt der Begriff der kulturellen Aneignung zu der eigenen Kultur? Das heißt, wenn sich jemand den Begriff aneignet, dann ist es Aneignung der kulturellen Aneignung. Genau. Wurde die Mikrowelle nicht in Deutschland erfunden? Ist dann sozusagen Mikrowellenessen generell so geklaute Kultur? Ja, kulturelle Aneignung der Deutschen, also von den Deutschen. Also. Was da unten dann auch steht, this is not about cooking at home. Also es ist nicht darüber, dass man zu Hause fremdländisch kocht. Sondern es geht hier um Profit, Eigentum und Reichtum. Das heißt also, wenn ich mir privat einen Sombrero kaufe und den an Halloween aufsetze, ist das in Ordnung. Ich darf nur kein Geld mit dem Sombrero machen. Die verwenden hier ganz explizit: It's about profit, ownership and wealth in a white supremacist culture. Okay, die verwenden also mit Absicht dieses Bild mit dem Mädchen mit diesen OK-Handzeichen. Was ja schon gebrandet wurde als ein White Supremacist Hand Gesture, okay? Habe das als Witz gesagt. Du musst also wissen, das sind jetzt nicht die gleichen. Also das wird hier zitiert. Also die Leute, die das behaupten, sind nicht die, die den Beitrag schreiben. Ja, das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon, ja. Aber das Bild, was dazu ausgesucht wurde. Ja, das kann ich schon mir vorstellen, dass das ein Seitenhieb sein soll. Ja. Das ist einfach so lustig. Ja, ich sag nur, keep Portland weird. Ach, Alter. Und dann haben sie hier, erzählen sie noch die Geschichte von zwei Frauen, die in Mexiko waren und irgendwie da sich das angeguckt haben, wie man richtig gute Burritos macht und dann Erfolg mit ihrem eigenen Burrito-Truck hatten und diesen haben sie so lange gegängelt, bis sie das Ding zugemacht haben. Ja. Weil sie in einem Interview auch noch gesagt haben, oh ja, wir haben da mal, wir haben in jede Küche geguckt. Oh, ihr habt das gestohlen. Oh. Ja, ja. Ein großer Erfolg. Deutsche esst nicht beim kulturellen Aneigner. Genau. Ja. Deutsche ist nicht beim Fremden. Ja, gut, das kannst du aber hier halt auch in kaum noch. Also hier, ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Stadt die drei Gyrosbrater alle keine Gyrosbrater aus Griechenland sind. Dann kann ich da auch nicht mehr hingehen. Ne? Ja, nee. Schon. Hm. Schade für die Libanesen. Gott, oh Gott. Das hat uns der Pip-News ich habe es auch nur wirklich überflogen vorhin noch. Aber ja, also wenn ich mir die Zusammenfassung oben anschaue, kann ich auch schon eigentlich vieles bejahen. Ne? Also es geht mal wieder darum, dass das Schulsystem ist weiblich. Ne? Die Anforderungen werden immer weiblicher, weil man ja auch so viel Rücksicht auf die Mädchen nehmen musste in den letzten 30 Jahren. Und ja, Jungs werden harmonisiert in Watte gepackt und verweichlicht. Warum eigentlich? Ja, gute Frage. Also das ist halt auch diese Wohlstandsgeschichte, so dieses, wir halten unsere Kinder von allem Übel ganz fern. Also ich weiß nicht, in meiner Generation war das halt schon noch so, dass man einfach morgens aus dem Haus gegangen ist, wenn man Ferien hatte, hatte seine Schwimmbadtasche dabei und sein Fahrrad und so und ist dann los und kam abends wieder, wie es verabredet war, um 7 oder so, wenn es Abendessen gibt und dazwischen konnte einen weder jemand erreichen, noch wussten die Eltern so genau, wo man ist, noch war man irgendwie über ein Radararmband gegen irgendwelche Pädophilen geschützt oder so. Und wir haben halt einfach noch Dinge erlebt und ich habe das Gefühl, heute ist das halt alles, nee, ist alles viel zu gefährlich. In Amerika kann man jetzt dafür, da sind Leute von der Polizei besucht worden, weil sie ihre Kinder alleine die Meile zum Park haben laufen lassen. Da haben Leute außenrum, haben dieses Paar angezeigt und haben gesagt, die lassen ihr sechsjähriges Kind alleine durch den Park laufen. Boah. Durch den Park laufen, ja. Das sind solche guten Menschen, Alter. Oh, ich bin als Sechsjähriger über viel befahrene Straßen durch Düsseldorf gelaufen zu meiner Schule jeden Morgen und jeden Mittag zurück. Unbeaufsichtigt, nachdem ich eine Woche lang mit meiner Mutter irgendwie den Weg gelernt habe, so ungefähr. Ja. Jedes Mal, wenn Leute sich über so einen Scheiß beschweren, ja, und dann so meinen, hier, das ist voll gefährlich, ne, sollen die mal schauen, wie die Kinder vorher mal gespielt haben und trotzdem irgendwie, dass mal ihre Kindheit überlebt haben, ne. Das ist ja nicht so, als würdest du irgendwie als Kind normalerweise gern nicht wissen, was gefährlich ist, ja. Du hast schon selbst ein Gefühl dafür, was schon irgendwie gefährlich ist oder so zwielichtig, ja. Und natürlich kann es sein, dass da irgendwas mit einem passiert, klar, okay, aber daraus lernt man und ich meine, das ist so schlimm. Naja. Oh nein, hallo. Wer ist denn dieser schöne Mann? Mit ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an Emma Salkowitz, Mattress Girl, die Frau, die einen versucht hat, einen Mann zu ruinieren, der mit ihr zusammen an der Uni war, der mit ihr geschlafen hat und mit dem sie auch danach, nachdem sie mit ihm geschlafen hat, noch weiter freundliche SMS ausgetauscht hat. Und irgendwann ist ihr aufgefallen, das ist eigentlich ein ganz übler Typ und er hat sie vergewaltigt und dann hat sie ihn verklagt und hat als Zeichen ihrer Würde. Erstmal, glaube ich, hat sie doch nur probiert, irgendwie halt über die Uni, ja. Ja, also ja, das sind ja auch so Tribunale inzwischen, deswegen hatte ich das so ausgedrückt und dann hat sie halt als Zeichen ihrer Verletztheit hat sie ein Kunstprojekt gestartet, bei dem sie ein Jahr lang die Matratze, auf der sie vergewaltigt wurde, durch die Gegend getragen hat. Hence Mattress Girl. Ja, und jetzt ist sie zurück, ja, und hat sich an so ein Gestell binden lassen und dabei schlecht behandeln lassen, um den Wert der Kunst unter der Trump-Regierung in Frage zu stellen. Kann sie nicht einfach ein Buch lesen? Kann sie nicht einfach einen Tee trinken? Kann sie das nicht einfach irgendwo tun, wo wir es nicht sehen müssen? Gute Neuigkeiten, sicher. Ihr könnt immer noch Teil der Female Future Force Academy werden. Können, ja, wollen, nein, werden auch nicht. Warte mal, also angeteasert wurde das Ding auf Twitter mit was passiert als nächstes? Und ich dachte mir, oh, dann guckst du da mal, was die so vorhaben. Weil ich war ja am Tag davor schon auf die tolle Kollektion, die hier auch gleich mal erwähnt wird, unter dem Foto gestoßen. Da gibt es also Anhängerchen für 70 Euro aus vergoldetem Silber. Es gibt rosa Handyhüllen und Notizblöcke mit Aufdruck für viel Geld. 10 Euro gibt's, kostet so ein Notizblock nur. Die Jute-Tasche kostet nur 15 Euro. Das ist die es bei Lidl für 50 Cent gibt, mit Lidl drauf. Nur hier steht viel mehr. Also warte. Drauf. Also der Artikel, wie gesagt, wurde angeteasert. Was kommt als nächstes? Und was kriegen wir hier? Wir kriegen Werbung für Merchandise. Warte, du willst mir sagen, dass es kulturelle Aneignung ist und voll gemein ist, wenn Leute Küche aus anderen Ländern kochen und dabei selbst aber nicht aus diesem Land kommen, ja, weil es dann nämlich Ausnutzung ist von etwas, um Profit daraus zu schlagen, ja. Aber das hier ist, um Profit zu schlagen, aber für das Richtige und somit normal und gut und richtig? Weiß ich nicht, also... Wenn jemand muss ja diese Blogger ja bezahlen, diese Netzfeministinnen, ne? So, und wer... Der war schon um Geld gebettelt, ne? Der war schon um Geld gebettelt mit dem... Sie haben schon fast irgendwie zig hunderttausend Euro dafür gekriegt. Ich weiß gar nicht, wo sie am Ende stehen geblieben sind. 380.000 steht hier. Oh ja, super, ne? Ja, cool. Sie, aber ja, cool. Sie kriegen den Hals nicht voll. Das ist ja nicht, was sie verdienen, ist der Maßstab, sondern was sie haben wollen. Ne? Genau. So viel wie möglich. Einfach graben, graben, graben, alles mitnehmen, was geht. Deswegen bringen wir jetzt auch noch diese Scheiße da raus. In rosa. Female Future Force in rosa. Müsste eigentlich Pink Stinks nicht schon explodiert sein? Das ist doch eigentlich wirklich so ein Unterfangen, was einfach auf Cuckoldry auch aufbaut, weißt du, weil es dann heißt, so hübsche Frauen, so schön geschminkt und angezogen, ja, betteln um Geld, ja, so, aber selbst darfst du da nicht dich als Mitglied ansehen oder nur begrenzt, ja. Weil es schöne Frauen meinst du eigentlich? Frauen geht, ja genau, es geht ja um Frauen, ja. Wenn du ein Kerl bist und Geld hast, ja, und da mal ein bisschen mitbestimmen möchtest, nein, nicht gut. Darfst du nicht. Kackvögel. Wo kommen wir denn sonst hin, weißt du? Ja, jetzt kommt nochmal mein Part. Ich hatte ja letztes Jahr schon erzählt von dem wunderbaren CSD in Hannover. Und dieses Jahr ist es sogar noch besser. Also letztes Jahr hatten sie ja irgendwie Toleranz für den Islam und sowas damit im Programm. Und dieses Jahr hingen in den Straßenbahnen in Hannover überall diese Türeinhänger hier. Und wie man das schon sehen kann, das wird hier alles jetzt gesponsert. Ja, warte mal, Chris, sorry, bei mir hat sich da jetzt gerade der Bildschirm von dem Stream nicht aktualisiert. Ich bin bei mir immer noch bei Female Future Force bei dem Artikel. Ja, dann drück auf Play. Nein. Einmal mit Profis. Ich bin im Hangout selbst. Oh. Sehe es nicht. Ja, auf jeden Fall, Vielfalt ist unsere Stärke, wie man da unten schon lesen kann. Sagt die Landeshauptstadt Hannover, nämlich die Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt des Fachbereichs Personal und Organisation. Sowas gibt es in Hannover. Ich auch lese, wir denken euch mit. Das ist eine Drohung in meinen Augen. Betreutes Denken, glaube ich, ist das eher. Ja. Weißt du, hier hast du Propaganda, du bist Teil einer Minderheit, lerne meine Vokabeln, dann werden wir dir freundlich gesinnt sein. Hier, schwuler Mensch, bitte, lerne unsere Vokabeln. Wenn du zerhältst, kannst du hier bleiben. Genau. Ja, auf jeden Fall, Niedersachsen zeigt Vielfalt und das ist hier gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen. Also die Stadt hat was dazu gegeben, die Region Hannover, das ist so ein Zusammenschluss aus der Stadt Hannover und den umgebenden Gemeinden, halt zu so einer Organisationsdings, die machen sowas wie die Krankenhäuser oder den öffentlichen Nahverkehr, alles was halt eben so über die Grenzen von Hannover hinaus, von den anderen Städten hinaus halt eben irgendwie passiert. Ey, wenn das Symbol, ja, ein paar weniger Ärmchen hätte und nur 4 insgesamt, ja, dann wäre das ein Swastika. Okay. Ist ja, ja schon gedreht. Das ja, ist jedenfalls, ja, also, ne, so weit sind wir schon von der Akzeptanz, was hast du immer von wegen bla bla bla, die Akzeptanz und so weiter und so fort, Toleranz, also unsere ganzen öffentlichen Stellen pulvern da halt ordentlich was rein und deswegen bin ich halt eben auch der Meinung, also normalerweise, also der Ausgangspunkt von dem CSD war ja eigentlich die Tatsache, dass die Leute dafür, dass sie sich quasi schämen sollten für ihre Sexualität und die dann gesagt haben, nee, wir sind da stolz drauf und dann gab es halt die Pride-Paraden, also stolz halt eben, wie der Name schon sagt, also es war ja eigentlich eine ganz gute Idee. Aber wenn du jetzt schon so etabliert bist, ne, dass du deine eigenen Beauftragten hast und dir irgendwie die Stadt, die Region und das Land, fehlt nur noch der Bund eigentlich und Europa irgendwie, Also die kommen wahrscheinlich nächstes Jahr dann, dir irgendwie Geld zu werfen dafür, dass du das irgendwie machst. Also beim besten Willen, dann brauchst du auch keine Stolzveranstaltung mehr, weil dann vor wem schämst du dich denn dann da noch? Oder wer verlangt denn da von dir, dass du dich schämst? Gibt's doch dann nicht mehr. Ja, vor allem war diese Sache mit Christopher Street Day wirklich so ein Ding von, du hattest da noch Leute, die gewaltsam gegen Leute vorgingen, okay? Und die Polizei hat Ja. da auch nicht wirklich mit, ist nicht eingeschritten, Ja, ja, OPEX, da um kommen wir Leute jetzt zu. noch zu, weil da bin ich nämlich auch drüber gestolpert, über diese Definition hier, was ist der CSD, denn die ist nämlich hier 1 zu 1 quasi von der Wikipedia-Seite Christopher Street Day. Also hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben, dass hier der CSD erinnert und so weiter, bekannt gewordener Aufstand, und hier ist halt eben auch Ja. erinnert an den Ja. ersten bekannt gewordenen Aufstand, wir haben so bekannt geworden, auseinandergeschrieben, und hier ist es zusammen, also so ein bisschen haben sie schon geändert. Und halt hier auch wieder die Sache, ne? Das ist hier, die reden hier von Vielfalt ist unsere Stärke, bei diesen Dingen, Vielfalt, Vielfalt, und dann sind hier überall diese ganzen Sternchen hier, Inter und so weiter, Trans, keine Ahnung wie was. Und hier in dieser Definition steht halt eben auch Aufstand von homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten, also Homosexuelle halt eben Lesben und Schwule gegen Polizeiwillkür. Das gleiche steht halt hier auch auf der Seite Geschichte des CSD. Aber So dumm. ne, hier geht es ja um diese Stonewall, das war ja diese Kneipe. Und auf der Wikipedia-Seite von dieser Kneipe steht halt eben, was hier, also schwules Zielpublikum, ne? Und dann steht hier Aufstand und so weiter, was hier, Restaurant. Also das halt eben, genau, Widerstand von Schwulen gegen willkürliche diskriminierende Behandlung durch die Staatsmacht. Ja, genau. Ja, also ich habe das schon auch ganz gut so im Kopf, was das ganze Zeug so ist und was halt der Punkt davon war. Aber okay, ja, also so in den 50ern, in den 60ern, okay, da sind wir doch schon drüber hinweg, okay? Wir sind jetzt so weit drüber hinweg, wir sind schon drüber Ja. hinausgeschossen, Aber ja. das, worauf ich jetzt nur hinaus will, es gibt einfach keine Begründung, da diese ganze Regenbogenbrigade rein zu subsumieren, weil die da Komm, nicht ja klar. reingehört. Ja, genauso wie es jetzt auch eigentlich nach derselben Logik, ja, genauso argumentiert, keinen Grund mehr gibt für einen dritte Welle Feminismus bei uns, ja. Das ist so, keiner widersetzt sich euch, ja. Ihr seid der Mainstream, ja. Ihr seid doch schon längst drin. Und wenn ihr da rumschreit von wegen hier, Systeme aufbrechen und Konventionen abschaffen, dann seid ihr doch selbst da mit schon Konventionen, ja. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, herrlich. Okay, und was ist das? Das ist, Ja, das ist der Paragraph 175 StGB, den es nicht mehr gibt. Und das ist die Wikipedia-Seite, die halt eben die verschiedenen Fassungen davon inklusive DDR zeigt. Weil das hatten wir ja letzte Woche mit der Bundeskanzlerin von Regenbogistan, Frau Schwesig. Ja. Und hier ist nämlich auch, es geht hier nur um Männer, ne? Also, das war irgendwie die ursprüngliche Fassung hier von 1871, also schon eine Weile älter als die BRD. Und die wieder natürliche Unzucht. Welche zwischen Ja, Personen männlichen natürlich. Geschlechts, ne, und oder Menschen mit Tieren, das auf eine Stufe gestellt hier. Alter, das ist. Ich meine Position dazu ist halt, also zum Beispiel so Sachen wie ja Inzest und Sodomie und Zoophilie und all diese Sachen von, ne, Ja, können ist wir halt es vielleicht gleich einfach. machen? Ich wollte es erstmal abhandeln So. hier. Ja, klar, ja, klar. Ne, und hier auch wieder männlichen Geschlechts, ne, in der DDR hier. Personen männlichen Geschlechts, also nichts von Trans, Inter, keine Ahnung wie was. Wir wissen es vielleicht, wenn eine Transperson männlich war. Ne, und ja, hier mal halt das mit der Bundesrepublik. Dann später, wo es dann eigentlich nur um das Alter ging. Also hier steht eben, ne, über 18 Jahre, unter 21 Jahre, und später war es dann halt eben einfach noch unter 18 Jahre. Und da gab es dann auch die Beschränkung, genau, das war dieses hier, bei Berücksichtigung des Verhaltens desjenigen, gegen den die Tat sich richtet, das Unrecht der Tat gering ist. Also, wenn die Person quasi das nicht als Unrecht empfindet, dann dann war es quasi auch nicht strafbar. Also auch nicht so, nicht mehr so schlimm, wie es mal gewesen ist halt. Und viele von diesen Sachen, von diesen Varianten, die hier sind, ne, die lassen sich auch ganz prima ummünzen auf unsere tolle Sexualstrafrechtsreform. Also hier gab es zum Beispiel, wo war das hier, irgendwo war ja was mit Zwang und so weiter. Genau, hier Missbrauch einer durch Dienst- oder Arbeitsunterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit. Ne, das war ja auch so einer von diesen Talking Points zu der Sexualstrafrechtsreform, dass ja angeblich das nicht richtig geschützt wäre, wenn jetzt man sich nicht wehrt, dass es dann nicht strafbar wäre oder so. Und das waren halt auch Gründe, warum man solche Gesetze erlassen hat, ne, die jetzt gestrichen worden sind, die sich nur gegen Männer gerichtet haben. Was mich jetzt hier an dem Ding am meisten fasziniert hat, ist echt dieser Unterschied zwischen dem Christopher Street Day Artikel und dem Stonewall Artikel in dem Ton. Ist cool. Da siehst du voll, wo Wikipedia schon von so einem feministischen Überarbeitungskomitee erwischt worden ist. Weil hier nämlich auch sofort Sachen drinstehen, wie das ist. Also hier, der ist okay, aber geh mal auf den Christopher Street Day. Wenn du den nimmst, da steht ja dann jedes Buzzword drin. Hier, besonders betroffen von Misshandlung und Willkür waren Afroamerikaner und solche mit lateinamerikanischer Herkunft. Als ich an diesem Abend insbesondere Drag Queens und transsexuelle Latinas und Schwarze. Also, nee, das, die Leute gibt es ja schon ewig. Das Interessante finde ich hier ist, zu dieser Zeit gab es immer wieder gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen mit trans- und homosexuellen Zielpublikum. Transsexuell, ja okay, also nee, transsexuell, ja okay, wenn die jetzt Transgender verwendet hätten, dann dachte ich mir so, was ist da los? Okay, nee, aber auch wenn du jetzt dagegen wieder den Stonewall liest, der ist total neutral, was die gleiche Beschreibung des gleichen Umstands angeht. Hier steht nichts von transsexuellen Latinas. Okay. Ja. Hier steht nichts von besonderer Behandlung von Schwarzen oder Latinos, nichts. Sondern hier steht nur, dass es Homosexuelle waren und Transsexuelle, die betroffen waren. Und das ist auch die richtige Fassung. Und die andere ist halt, wie gesagt, schon ideologisch bearbeitet. Okay, ja gut, ich kann schon sehen, was du damit meinst. Ja, das hier einfach viel identitärer ausgeschmückter ist. So, und damit man noch mehr Opfer da rausziehen kann. Die haben das dazugelogen. Die haben das knallhart dazugelogen. Da ist nichts mit Lesben oder mit irgendwelchen Leuten hier von der Regenbogenfraktion. Ja, Transsexuelle vielleicht noch halt, aber sicherlich halt keine Furries, keine Agender und keine Gaming Queer Wolfkins. Ja. Ach ja. Die werden da irgendwann auch dabei, also wenn wir das so weitergehen lassen, wird da irgendwann auch stehen, die besondere Verdienste erarbeitet sich das 4. Furry-Bataillon und die 3. asexuellen Artilleriebrigade. Genau, ja. Oh Mann, ey. Ja, Opex, was ist jetzt noch deine Einschätzung, bevor ich zum nächsten weitergehe? Ich hatte dich vorhin unterbrochen. Zu Sachen, das hat sich auch wahrscheinlich dann erledigt. Ich wollte nur sagen, dass meine Position zu eben so Sachen wie Unzuchtparagraf oder so Inzest oder Zoophilie, ja, ist halt, man sollte es nicht in dieser das Form, wie es so ist, kriminalisieren, aber auch nicht so in der Gesellschaft halt so anpreisen, ja. Denn was dieser. Also das mit Tieren nicht kriminalisieren, da hast du immer noch ein Opfer, ne? Und du weißt nicht, ob das Opfer das irgendwie, also da bei uns mit Lebewesen. Okay, Zoophilie kann man dann noch nicht. Dass man das liberalisieren sollte. Okay, Zoophilie, da hast du recht, okay, kann man noch so lassen. Da stimme ich dem schon zu. Ja, aber das heißt, okay, ich meine, das ist eigentlich nicht unser Problem hier. Ich bin jetzt für oder gegen Sex mit Tieren, nur fürs Protokoll. Also ich halte mich hier an die Gesetze, ja? Ich will nicht wieder zurück, ja? Aber ich meine damit hier, dass es darauf bezogen ist. Ich fliege aus dem Stall, Igor, ich bin rollig. Es ist darauf bezogen, was in der Broschüre steht, ja? Dass sie dafür Vielfalt einstehen, ja? Aber irgendwie das Memo irgendwie nicht bekommen haben, weil ja jetzt neuerdings so Vielfalt sich auch darauf ausbreitet, eben Inzest zu normalisieren und Zoophilie und Pädophilie zu normalisieren. Ja, also so Sachen. Ja. Die das Grünen heißt, meinst du? Ja, nicht nur die Grünen. aber ja, na gut. Trump soll die Deutschen in Anführungszeichen böse, sehr böse in Anführungszeichen zu genannt haben. Ja. Was machst du da? Das hat Bezug zu unserem Titel, so geht's nicht. Ja, nein, ausnahmsweise mal heute. Ja, aber er hat gesagt, bad, very bad. Und es ist, ich habe mir schon gedacht, das ist jetzt nicht so 100% übersetzt. Und es hat auch dann gleich drauf eine Auseinandersetzung darüber gegeben. Könnte auch schlecht heißen, richtig. Sehr schlecht. Ja, ja, eben. Ganz schlecht. Deutschen, ja, da steht sogar die Originalfassung in Klammern. Hm. Ja, hm. Ist das schon Hetze? Den Kommentar vom Tusk. Den mag ich eigentlich sonst nicht so, aber der hat irgendwie gesagt, das wäre ihm jetzt, also er würde sich nicht an dem Kesseltreiben beteiligen. Und oder so Zitate raushören, beteiligen, da hätte er keinen Bock drauf. Und das fand ich eine, in dieser Zeit, dass, wo jeder zweite Bericht irgendwie auf Tagesschau oder so wieder irgendwie Trump, der Krakeler, Trump kriegt den Hals nicht voll, Trump. Ja, der Witz ist halt, keine Ahnung, was ist das mit dem Handel? Wir haben ja, weil wir so ein Ungleichgewicht in der Handelsbilanz haben, haben wir ja spezielle Auflagen von der EU bekommen, dass wir mehr Geld in Infrastruktur, Bildung, Forschung stecken müssen, also nach EU-Vorgabe. Also wenn jetzt der Trump das ungeschickt ausdrückt, poltern ausdrückt, meine Fresse, Alter. Können die Journalisten sich mal dran gewöhnen, dass er eine andere Art zu schwätzen hat und nicht die ganze Zeit so eklig, panisch daherreden? Das ist, keine Ahnung. Ja, ich hatte mich halt vor allen Dingen gefragt, ob er jetzt nicht populär bei den Antideutschen wird, wo er so diese Meinung vertritt. Ich muss mir das dann echt so vorstellen, weil er gibt ja immer gerne so an, dass er immer so, ja, keiner ist besser in dies und das als ich, bin der Allerbeste, so, keiner kann sich so gut erinnern wie ich, erinnere mich am besten, ich habe das beste Gedächtnis und so. Und ich muss mir dann so vorstellen, wie Donald Trump dann bald irgendwie in Deutschland Reden hält, so mit von wegen, I love Volkstod, nobody loves Volkstod as much as I do. Dass sich irgendwie bei den Antideutschen mal ranschmeißt. I take pride in the words. Deutschland für Recker. Kam da nicht auch noch eine Studie raus, dass irgendwie die Tagesschau weltweit das Medium ist, was am negativsten über Trump generell berichtet? Mit ja, 97% aber das der war, Artikel negativ. Da gab es auch noch einen Beitrag bei Übermedien, der das ein bisschen relativiert hat. Also die hatten das sich selber mal durchgelesen. Und diese Studie hat auch nur Berichterstattung mit aufgenommen, die sich in die eine oder andere Richtung geäußert hat. Also die haben keine neutrale Berichterstattung überhaupt mit aufgenommen. Was ist denn das? Hey, lass uns ein Studio machen. Ja, aber lass uns da so ein Drittel von dem Zeug weglassen. Ja, ist gut, okay. Ja, es ging halt darum, ob die Sachen pro oder anti gewesen sind. Und das Neutrale war denen halt egal. Also ich als Wissenschaftler würde dann auch neutral sammeln wollen, um zu gucken, was der Wert ist. Also einfach jetzt so aus dem Wissenschaft. Ja, ich finde das sowieso schwierig einzuschätzen, weil was ist schon eine Anti-Trump-Meinung? Also wenn ich jetzt sage, Freihandel ist gut, ist das dann eine Anti-Trump-Meinung, oder? Nee, die haben gesagt, das ist ja der Witz. Alle haben sie so rumgebrüllt und dann gestern, als es fertig war, ist es ja beim Handel haben sie sich geeinigt. Aha. Was heißt das für uns? Werden wir alle sterben? Ja, man, wahrscheinlich. Das ist steinig. Naja, kann das nicht so schwer gewesen sein. Im Zweifel sterben wir immer alle. Ja, bekommt mal alle bitte schön Panik, sonst kommen wir hier nicht mehr zu Potte. Also, das ist so nicht. Ja, weiß nicht, wollen wir noch das Bonusvideo gucken, oder? Ja, wie lange war denn das? Ach, 5 Minuten, oder? Ist dieses MSNBC-Ding able, oder? 5:30 ja, oder so. Dann packt mir das noch mal in Twitter. Dann. Hast du das greifbar, Abel? Ja, warte kurz. Weil einige von euch da draußen haben das sicher auch schon heute in ihren Feeds gehabt, aber wir brauchen ja auch mal was zum Lachen. Ne? Wir können hier nicht immer nur über dieses todtraurige Zeug, Verlust der Meinungsfreiheit, Diktatur der feministischen Nazi-Kommunisten aus dem All und so reden, sondern wir müssen auch mal lachen können. Am besten lacht sich eigentlich immer, wenn jemand es schafft, die Presse oder die Medien mal grandios zu verarschen. Und danach sieht es momentan auch wieder bei diesem Beitrag aus. Dass so. Wobei halt, weißt du, MSNBC ist halt auch so spendant zu Fox News einfach. Gibt halt einfach Nachrichtensender, wo ich einfach sage, ja, Nachrichten, Quack, was auch immer. Also wo du, ich erinnere mich, dass MSNBC zur Gamergate-Zeit halt schon ziemlich straff anti war. Ja, ja schon, aber ich meine nur, dass MSNBC halt auch eigentlich keinerlei Glaubwürdigkeit hat. Also, aber schauen wir uns den Beitrag an. Ja, Moment. Haltet eure Seiten fest. Ich brauche noch einen Moment, um das wieder einzublenden und so. Also ich glaube ja, dass das wieder so eine 4chan-Aktion war, dass sich ein paar Leute zusammengetan haben und gedacht haben, hier, diesen Journalisten könnte man mit Blödsinn füttern, bis er platzt. Ich finde es aber auch generell eine schöne Sache, wenn man sich mit Journalisten den Spaß erlaubt, wenn man den Kontakt sucht und sie dann einfach an der Nase vorführt. Also, gerne machen. Also ich bin mehr für Journalisten vorführen, wie für blöde Kommentare. So. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, ist das wirklich von MSNBC oder hat es nur jemand so lässt es jemand so aussehen? Ne? Doch, ich glaube schon. Also die Stimme kommt mir ziemlich bekannt vor, die das Ganze moderiert. Okay. Also wenn es ein Fake ist, ist es ein sehr guter Fake. Das muss ich der Person lassen. Aber ich habe das im ersten Moment auch für einen echten MSNBC-Beitrag gehalten. Okay, also es wird wieder verfremdet, nicht wundern. The Internet. These days, it's at the center of our lives. It's where we live, work, and play. And like it or not, it is a place we must share with people from all walks of life. The good, the bad, and the trolls. What do you say to those people? I mean, it's the offensive comments that were made. Yes, I say good. Good. If I offended you, that's me performing my function. And the trolls, it seems, have found religion. And so now they have this Republic of Kek, and it's ruled by this Egyptian god, whose name is Kek, who's a frog. Hold on, go back. There's a frog with a Make America Great Again hat, and he's got, like, a tombstone. It says, those who served in the meme war, 2015 and 2016, we are the gods of the great meme war, we are the shit posters, the Legion of Kek, we are the internet, the death of the normies, lulz and Kek, we are one. What in the fuck is going on? They call themselves Kekistanis, and they claim to be an oppressed people from an embattled nation called Kekistan, with their own god, culture, and religion. Listen as this self-described Kek priestess explains the tenets of her religion. My name is Margaret, and I'd like to invite you to join me in an ongoing series entitled Praise Kek, which hopes to fully explain the way in which meme magic from the ancient world has been brought back to life by modern internet users who only wish to remain anonymous, with all glory going to the frog. Current scholars believe that the god Kek cleaved time itself, saving us, his chosen people, to live in the timeline where Trump wins the election, known affectionately as the Berenstein universe, after the cultural artifact of the beloved children's books which definitively prove the double standard theory. Is this an internet cult? Praise Kek and read! Or is it, as the kids would say, this is just a prank, bruh? Whatever it is, it's the latest in a long line of sexist, racist, and homophobic memes by the alt-right targeting your children. Jesus here. Just want to let you all know that Hitler did absolutely nothing wrong. The Kekistan meme first appeared earlier this year, shortly after Trump was elected president. The brainchild of this man, right-wing radio host Sargon of Akkad, who started the Kek diaspora as a way to spread white supremacist Pepe memes and to wage war on what he calls the normies. It is time to strike back. I hereby declare a meme jihad on all normies. Normies, get out! We in the media got our first taste of this war when these strange flags started showing up at Trump rallies all across the nation. Okay, Kekistan is like an online community of displaced peoples on the internet. And it's an online community of trolls that do it for their deity, Kek. And they're also racist. What does that flag mean? That's a parody. The green and white flag is a parody of flag used by the Nazi armed forces during the Second World War. And he's not wrong. If the Kekistan flag looks strangely familiar, there's a reason why. Watch what happens when it's placed over top this racist Nazi flag. It's almost an identical match, and the similarities don't end there. The Kek movement depends on a secret language of sexist, racist, homophobic code words and symbols. For instance, snowflake is code for black person. SJW is code for stingy Jew. There's the term cuck, a derogatory for men who love obese women, and trap, which means hot girl, I wanna rape. Then there's the code word they seem to use most. It's a normies. Normies? Normies. Uncle Pepe wants you to defend Kekistan from normie invasion. For far too long, normies have oppressed the Kekistani. The establishment and the normies will not divide us! What is a normie, you ask? Regular people, know what I'm saying? People who just don't seem to know how memes work. It is you, dear viewer. Americans who oppose Trump, voted for Hillary, and trust mainstream media. All things the Kek religion has declared war on. A war they are right now fighting on your internet. We eat little s*** like these SJW twits for breakfast. Ja, also wir haben euch auf jeden Fall jetzt aufgeklärt. Ihr müsst bitte aufpassen, dass ihr diese Kekistanis, dass ihr euch nicht von denen beeinflussen lasst, weil das sind schlechte Menschen, die wollen euch Böses. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch an tagesschau.de wenden. Ja, fragt die Faktenchecker einfach mal nach Kekistan. Anstatt sag es ins Gesicht oder so, wie das Ding heißt, ne? Dann re es ins Gesicht. Ja, re. So, weil Normies und so. Ach, Entschuldigung, das war schlecht. Ich muss mich hinlegen. Das könnte aber doch ein Fake sein, wenn ich da so richtig drüber nachdenke. Aber vielleicht haben die auch einfach nur... Ja, es ist ein Fake. Also, es ist ein Fake. Ja, es ist ein Fake, aber wurde anscheinend als Quelle verwendet von irgendwelchen Wannabe-Professional-Medien. Wie schön. Also, das ist einfach zu gut, um... Ne? Und wir wollen hier von Fake News reden, ne? Aber da gibt es dann Leute, die sowas wirklich ernst nehmen, ne? Mann. Tja, so ist das Leben. Ja, auf jeden aber Fall. Richtig war es auf jeden Fall. Also dafür hat es sich gelohnt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gegen den Wahnsinn gefeit, wer den Affen befreit, bitte schaltet wieder nächste Woche ein zum betreuten Denken mit den Weltraumaffen. Wir führen, ihr folgt. Nein, Quatsch. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören wollen. Buzzword Culture. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss.